Rache! Now, what do you think about rap music? Nicht viel. Oh Mann, Alter, die ganzen Hip-Hopper, die rumlaufen hier. Zum Totlachen, Alter. Machen einen auf Gangster in Berlin. Und dann reden sie über Titten und weiß ich was, Frauen. Dabei haben die meisten noch nie eine bekommen, ey. Tiefergelegte Hosen sagen Sachen wie, seid ihr uns mit mir? Oder, Alter, willst du Ritt mit mir haben? Ha, da lache ich mich doch tot. Für euch ist der Track hier, Mann. Ich weiß nicht, ist es wirklich toll oder habe ich die Fresse voll? Und immer auf rum, wie Hoxe und Gangster rum, wir machen. So ein bisschen scratchen ist ja geil, aber ohne Life ist einheitsfrei. Monoton Sprechgesang kann auch EG am erhöhen. Wir leben nicht im Ghetto, sondern wir. Hör auf zu posen und steh zu dir. Wir leben nicht im Ghetto, sondern wir. Hör auf zu posen und steh zu dir. Created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. es mein Gefährte nicht. Es sieht ein Blut entschlafen als mein Gefährte nicht. Und auf in weißen Magen such ich des vieles Trieb. Musik für Auskenner war das. Eine schöne Version, oder? Wenn es dann in der Mitte so komplett Remi-Demi wird. Hans Zender und Hans Blochwitz. Gute Nacht von Franz Schubert aus der Winterreise. In der Version von Hans Zender und Hans Blochwitz. Vorm Intro. Das war ein Sozrock mit Punk versus Rap. Die haben irgendwie eine nette Remi-Demi-CD gemacht. Und was machen wir heute? Quatsch, ein bisschen rumtelefonieren, wie es so ist, anrufen, Nummer kennt er ja wahrscheinlich, oder? Soll ich die nochmal sagen? Naja, worüber? Ach so, und ein bisschen Verlosung. Sag mal, nicht so ganz, etwas im Heimlichen, nicht ganz angekündigt, mit einer anderen Offizialität als sonst, findet am Samstag wieder mal ein schöner Videoschnipselvortrag statt. Am Samstag ab 21 Uhr, nee, ab 20 Uhr, diesmal ab 20 Uhr, ab 20 Uhr in der Volksbühne, ab 20 Uhr. Und dafür würde ich, sagen wir mal, wieder ab Mitternacht, 0 Uhr, Punkt 0 Uhr, 10 Mal eine Freikarte verlosen. Das ist so ein Spezial-Videoschnipsel-Vortrag zu 5 Jahre Theaterkanal. Danach spielen dann ich und ich das neue Humpe-Projekt nach Zweiraumwohnung. Also man käme in den Nuss eines Videoschnipsel-Vortrages, eher so dreiviertel Videoschnipsel, etwas offizielleren dreiviertel Videoschnipsel-Vortrages und in den Nuss eines Ich- und Ich-Konzertes. Frau Humpe, Zweiraumwohnungs neues Projekt. So, das so vorab. Man müsste vielleicht, würde ich mal sagen, als Kennwort dann nachher sagen, Thomas Bernhard. Egal, was das jetzt bedeutet, Thomas Bernhard, wenn man dann ab Punkt 0 Uhr unter dieser Nummer hier, Moment. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Also unter der Nummer ab 0 Uhr. 10 mal eine Freikarte, Videoschnipsel am Samstag ab 20 Uhr, diesmal in der Volksbühne, ab 20 Uhr plus Ich und Ich Konzert. So, jetzt habe ich das gesagt. So, ansonsten machen wir heute mal schöne Sendung wieder. Bin immer noch bei den Top 10. Hallo, bei den Top 10 Listen. Hallo, wer bist denn du? Hallo, Anrufer? Na, das war wohl nichts. Hallo, wer ist denn da? Hallo, Kuttner. Tag, Anrufer. Tag, Kuttner. Wie heißt denn du, Anrufer? Robin. Robin von Loxley. Robin von Loxley. Ja. Du bist doch, sagen wir mal, genau 16 Jahre alt. Ja, genau. Ehrlich? Sag mal, wie kommt er denn? Warum sind denn hier alle immer 16? Keine Ahnung. Also manchmal gibt es ja welche, die werden gerade 16 und dann andere, die waren gerade 16, aber eigentlich sind irgendwie alle 16. Ja. Ist ja aber auch nicht schön. Nö, natürlich nicht. Oder? Natürlich nicht. Das ist sehr schön, dass du so einsichtsvoll bist. Ja. So, wir müssen heute aber wieder eine ordentliche Sendung machen. Über was denn? Naja, aber eine ordentliche Sendung, das ist dann natürlich immer schwierig mit, mit 16-Jährigen. Nein. Naja, naja, irgendwie doch. Ja. Aber ist es mir nicht gelungen, dich mit der Anfangsmusik zu vergraulen mit Schubert? Doch, eigentlich schon. Ja? Ja, aber warum bist du doch immer noch da? Die Wunder, der sonst immer die Schlussmusik meinst, ja, oder genau. Was? Ja, aber nicht genau die ist die Schlussmusik, sondern ja, eine andere ist dann aber sofort aufgefallen. Auch die Schlussmusik. Ist dir sofort aufgefallen? Ja. Na, das ist doch schon mal schön. So, Robin, ich würde ja wieder mal so eine schöne Top-10-Liste machen eigentlich. Sag mal, jetzt überleg dir, wie du reagierst. Wie bitte? Du hast so eine Idee. Das ist unerschöpflich, naja, überhaupt nicht. Das ist auch was Neues. Du machst überhaupt keine Vorstellung davon, wie neu das jetzt ist, diese Top-10-Liste. Natürlich ist ja was anderes, ob wir eine Top-10-Liste über Mutti-Sorgen machen, die wir übrigens noch nicht gemacht haben, die wir, finde ich, unbedingt machen sollten, weil mich das total interessieren würde, was die Top-10 der klassischen Mutti-Sorgen sind. Ja, Mutti-Sorgen hatten wir nicht, Frauensorgen hatten wir. Ja, da waren ein oder zwei Mutti-Sorgen dabei. Aber die Mutti-Sorgen waren eigentlich die schönsten. Von daher dachte ich, man müsste mal schöne Top-10-Liste der Mutti-Sorgen machen. So, zack, raus ist er. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Nö, eben nicht, bitte. Wer nö sagt, ist sofort gleich raus. Hallo? Gott, hallo. Sag mal, jetzt aber mal runter vom Klo, Hände waschen und ordentlich telefonieren hier. Hallo, Gott, wer bist denn du? Hier ist der Thomas. Thomas, du bist auch 16. Nee, du bist älter. Ich bin ein bisschen älter, ja. Wie alt bist denn du? Ich bin schon 72. Ach, Thomas, jetzt hör doch mal auf. Oh. Thomas, ich werde gleich ganz, ganz, ganz böse. Und schwupp schmeiß ich dich raus. Schmeiß mich raus. Dann boah, das kriegst du zu Ende. Ich dachte, du holst die Route. Was? Du holst die Route. Was? Die Route? Mhm. Mann, Silver, Dings. Der liebe Nikolaus. Nein, Nikolaus ist vorbei. Sag mal, wird hier heute total der bekloppte Rundfunk, oder? Mach mal Top 10. Nein, Top 10, hör mal, schluck mal runter, bevor du hier mit dem Onkel redest. So runtergeschluckt? Ja. Was ist du? Nein, überhaupt nicht, das hör ich doch. Du hast doch den Mund voll. Du weißt ja, man soll sich nicht mit vollem Munde mit Erwachsenen unterhalten. Da werden die ganz, ganz, ganz... gleich runtergeschluckt. Nein. Wie viel haben wir denn auf dem Teller? Ja, komm, jetzt noch mal ein Löffelchen für den Papa und noch ein Löffelchen für die Mama und noch mal ein Löffelchen für die Antje und noch mal ein Löffelchen für die für die Sabine und noch Bäuerchen gemacht. Na, supi. So. Fertig. Das ist sehr schön. Habe ich junge Menschen wieder dazu gebracht, aufzuessen. Wenn das nicht wirklich eine Hortsendung ist hier. Ich finde, da können die wieder mal in Berlin 1000 Kindergartenplätze sparen. Mach ich gar nicht. Ja, jetzt ist Ruhe, oder? Wenn Onkelchen mal nicht eine ordentliche Frage stellt. Wie bitte? Jetzt hörst du mal. Was isst du denn da? Durst. Durst. Toast. Toast. Toast und dazu Fleisch. Ja, aber ich denke, du hast alles aufgegessen. Das, du redest so viel, da muss ich mal essen zwischendurch. Ja. Sag mal, ich hab's ja auch nur mit Irren zu tun, oder? So, ich mache heute eine Musiksendung. Ich sage kein Wort mehr. Ja. Da der Kunden jetzt nicht mehr da ist, übernehme ich mal die Sendung. Denkst du? Was? Denkst du? Wieso? Na, so ist es nicht, dass du jetzt die Sendung übernehmen darfst. Wieso, wäre doch nett. Du bist ruhig. Und naja, wäre nett für dich vielleicht. Ja. Aber es gibt dann wieder totale Hörerbeschwerden. Wieso? Naja, weil ich Kinder hören will. Wo willst du? Thomas. Wir können ja mal eine Umfrage machen. Du nimmst jetzt Anrufe an und fragen, ob sie mich hören wollen. Hallo? Hallo. Jetzt ist der weg. Warum ist denn der weg? Oh, der sollte ja nicht weg sein. Wer bist denn du? Wolltest du Thomas hören? Nö. Siehst du? Das war da jetzt Weitsicht wieder von mir. Ja. Darum ist er auch weg. Schwupp, weg ist er, der Thomas. So, wer bist denn du? Ich bin der Jürgen. Na, da ist ja auch nicht viel zu holen. Wie bitte? Ich bin der Jürgen. Der Jürgen? Ja. Willst du mich verscheißern? Nein. Ich bin der Jürgen. Sag mal, ist das hier eine Sendung, wo der Moderator praktisch frei will, zum Abschluss freigegeben ist, vogelfrei? Wo man mit dem machen kann, was man will? Wo man sich über ihn lustig machen kann? Wo man die Beine auf den Tisch legen kann, wenn man mit ihm redet? Wo man zwischendurch essen kann? Wo man 16 sein darf? Alles so Sachen. So ist es nicht. Nö. So eine Sendung ist es hier wirklich nicht. Nö. So, ich schreie gleich. Mach doch. Weiter. Nee, kann ich so lange schreien. Schreien kostet viel zu viel Energie. Ist Energieverschwendung. Jürgen, du bist auch 16, oder? Nee, hast, nicht ganz. Na, sag doch. Und hast du schon gegessen? Ja. Und was? Dies und das. Durst! Nö. Na, ich? Ich musste jetzt mal einen Schluck trinken. Trink doch. Hab ich doch schon. Gut, ich will dir mal jemanden vorstellen, ganz kurz, ja? Oh, jetzt geht er zu seinem CD-Player oder zu seinem Computer. Oh. Paul, sprich mal mit dem. Nee, wer ist denn hier? Hallo. Hallo. Hallo? Hallo. Hallo? Hallo. Ja, wer ist denn da, bitte? Ja, wer ist denn da? Hier ist der Paul. Ich bin der beste Freund vom Jürgen. Vom Jürgen? Von welchem Jürgen? Na, von dem da. Was ist denn das jetzt so? Hä? Wer ist da? Kuttner? Hallo? Mit wem sprechen wir hier? Wer bist du denn? Ich bin der Paul. Na, aber ich hab da nicht angerufen. Keine Ahnung, mein Sohn hat seinen Hörer in der Hand gedrückt, hat gesagt, soll ich. Eieieiei. Na, das ist ja ein feines Bürschchen, der Sohn. Ja, der steht ja vor mir und feigst sich hin. Mit wem rede ich denn da nur? Sag ich nicht. Darfst du nicht? Sag ich nicht. Ja. Ist nämlich geheim. Ist geheim. Darf keiner wissen. In der Weihnachtszeit. Wenn das jemand mitkriegt, wer ich bin. Ja. Dann gibt's total Ärger. Dann ist sofort die Polizei oder? Hier. Ihr Sohn ist nämlich in. Ich bin sein Dealer. Der Dealer? Okay. Gut. Ja, dann. Okay. Und ich bitte jetzt mal um eine Taschengelderhöhung des für den Sohn. Der konnte die letzten Drogenlieferungen schon nicht mehr bezahlen. Ach so, na dann müssen wir da handeln, ja. Da muss der Sohn mehr Taschengeld bekommen. Dann muss er mehr kriegen, ja. Dann muss er mehr kriegen, oder? Na, aber klar. Wie soll er denn sonst ordnungsgemäß und seiner Sucht nachgehen können? Ja, womit können wir dem dann da dienen? Na, indem wir ihm Taschengeld erhöhen. Okay, vielleicht könnten wir auch einen Anbau starten hier im Garten. Wir haben einen schönen Garten. Nee. Eine Coca-Plantage wird ja da wohl nicht möglich sein im Garten. Schon aus meteorologischen Gründen. Nee, da müssten wir erst umziehen. Genau. Okay, irgendwie kommt mir die Stimme langsam doch bekannt vor hier. Echt? Wovon denn? Sind Sie auch rauschgiftabhängig? Soll ich vielleicht mal mit einem Heroinpäckchen vorbeikommen? Sie müssten nur Ihre Adresse sagen. Ah ja. Dann würde ich dann, ist nämlich Lieferservice. Ich glaube, ich bin hier langsam im falschen Film. Ich würde den Hörer doch mal meinem Sohn hören. Ist ja die Age Connection. Der haut ab hier. Wo ruft denn der an hier? Der Sohn ist, das ist ein Feigerhund. Der ist wirklich ein Feigerhund. Bezahlt seine ausstehenden Drogenrechnungen nicht und haut dann ab. Genau. Schickt seinen Papi vor. Ah ja, und der muss ja wieder. Der soll den Dealer besänftigen. Ja, ja. Aber ich glaube, der Papa wird sich jetzt verabschieden hier. Ja? Ja. Verstehe ich. Okay. Aber Taschengelderhöhung? Ja, Taschengelderhöhung ist drinne. Schulden wollen wir ja nicht leben, ne? Genau. Okay, alles das ist da. Schön. Okay, vielen Gut. Dank. Tschüss. Ja, und dem Sohn noch ein paar hinter die Löffel. Ja? Ja? Von mir auch noch ein paar dazu. Okay, alles klar. Ja, heute mal richtig austeilen. Okay. Okay, tschüss. Gut, ciao dann. So, Mann, mein lieber Freund. Hallo, hallo. Hallo. Wer bist du denn? Hallo? Hallo. Wer bist du denn? Niemand. Genau, da hat niemand angerufen. Hallo? Hallo. Oh. Na? Ja. Sag was. Nein, ich Doch. Bin so unlustig schon wieder. Ah. Ah. Wer bist du denn, Freundchen? Toni. Du wartest jetzt auf Toni 17, bitte kommen, oder? Nö, eigentlich nicht. Wieso denn nicht? Na, no. Darum. Nee. Mann, Toni. Du klingst auch wie so ein echtes, verfettetes, gelangweilte Mittelstandsgöre. So die alles hat, aber die einfach langweilig ist. Mhm. Das ist nicht schön. Toni, das ist total Blödsinn. Blöde. Doof nee. Ist es. Doch. Nee. Doch. Nein. Doch, doch. Nee, nee. Doch. Nein. Ah. Ah. Und jetzt? Hans und Hans aus unserer Straße, beide sind noch jung an Jahren, können Judo, können schwimmen, können schießen, Auto fahren. Und das Auto, das sie fahren, ist der schnellste weit und breit. So, jetzt Schluss, Toni. Okay. Genau. So, da kam ja nichts. Will jemand, es sind hier noch Leute, die nur mal so Hallo sagen wollen? Hallo? Ja, darf ja wohl nicht wahr sein. Ja, darf ja wohl nicht wahr, so sieht es aber aus. Ja, darf wolltest ja wohl nicht Wolltest du jetzt wahr Hallo sagen? Bitte? Du wolltest da jetzt auch nur Hallo sagen, oder? Nee. Sondern? Also, ja, ich wollte bis 11 hast du moderieren. Richtig, hast du den Vortrag vorbereitet? Ja, bis 11. Bis 11 moderieren. Na, dann trage vor. Ja, also auf jeden Fall, ich darf halt nur bis 11. Und deswegen würde ich gern bis 11 moderieren, verstehst du? Nee. Ja, verstehe ich. Ja, das ist doch schön. Ja, kann ich aber nicht keine Rücksicht drauf nehmen. Bitte. Nein, wenn ich es überhaupt so weit gebracht habe, dann nur durch konsequente Rücksichtslosigkeit. Sonst kommt man zu nichts. Meinst du? Ja, von nichts wird nichts. Rücksichtslos. So sieht's aus. Na, jetzt hättest du sagen, naja, das darf doch wohl die Wahrheit. Sag doch mal ein Wort mit T. Teufel. Na! Wie sagt man denn ein Adjektiv mit T? Teuflisch. Tanken. Ja. Tanken ist ein Verb. Ja, ich weiß. Sag mal ein Adjektiv mit T. Traurig, tölpelhaft, teuflisch. So, heute wird nämlich die Top-10-Liste der schönsten Verben mit T gemacht. Ja, also doch Verben, ja? Ja, Verben. Verben? Ja. Verben, Verben, Verben, Verben ist ganz wichtig. Und sonst kann man nicht verkaufen. So sieht's aus. Ohne Werbung läuft da ja nichts. So, so sieht's aus. So, dann danke ich dir jetzt mal für deinen Anruf. Ist klar, worum es geht heute. Ja, klar. Dann hör schön zu. Naja, die schönsten, die schönsten Verben mit T. Na, sag dann, naja, dir fällt ja nichts ein. Tanken. Nee, gilt nicht. Wird gestrichen. Na, weil es nicht schön ist. Ich finde schön. Ja, und? Ist mir doch egal. Man muss ja nicht immer... Die Sendung soll ja so sein, dass es mir gefällt. Ja, so hast du dir noch nicht überlegt, oder? Na, natürlich. Deswegen ruf ich an, damit sie dir gefällt. So sieht's aber aus. Darf ja wohl nicht wahr sein. So sieht's aber aus. So sieht's aus. Wie sieht's aus? Genau, so sieht's aus. So sieht's. Aus. Genau, so sieht es nämlich. Aus. Ja, hättest du nicht gedacht, dass es so aus. Sieht. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf, würde ich mal sagen. Warte mal, Kuttner. Worauf denn? Na, soll ich dir sagen, worauf ich warte? Soll ich dir sagen, worauf ich warte auf das Ende der Sendung? Na, ich warte, dass ich hier endlich diese kommunikative Hölle verlassen kann. Wer ist denn der Kapierski? Ja, seid ihr nicht. Ja, bitte. Nee. Bitte. Nee. Aus! Genau, aus! Kapierski. Tschüssikowski, Baby! Mankind, you are an ignorant race. How foolish it is to believe that your kind rules the earth. Know now that you are not alone. There are unseen worlds that exist parallel to yours. Slötek mit Electric Soul Controller. Wenn Fritz rund um Cottbus, dann 103,2. Fritz Info. Soll ich das mit dem Fußball auch vorlesen, Gerald? Mit dem Fußball, das ist im Grunde, ist das für dich gar nicht so sonderlich interessant, weil das ist ja nur für mich da. Das ist ein Hinweis, den ich beachten muss. Ach so. Und am Ende dieser Nachrichtensendung dann auch auf diesen Hinweis reagieren werde. Ah ja, ist klar. Na, dann sage ich jetzt mal um 22:34 das Wetter. Nachts gibt es Nieselregen bei Werten zwischen 5 und 2 Grad. Achtung, Fußball. Auch morgen ist es meist stark bewölkt. Bleibt da trocken. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 9 Grad. Und jetzt die Meldung mit Gerald Kötter. So sieht's aus. Der ukrainische Regierungschef Janukowitsch ist von seinem Amt beurlaubt worden. Sein Stellvertreter Assarow wird vorübergehend die Amtsgeschäfte übernehmen. Offiziell begründet wurde die Beurlaubung mit dem Hinweis, Janukowitsch brauche jetzt Zeit für den Wahlkampf. Die CDU hat auf ihrem Parteitag in Düsseldorf den Kurs bis zur nächsten Bundestagswahl im Jahr 2006 abgesteckt. Zum Abschluss des Treffens beschlossen die Delegierten, den Kündigungsschutz zu lockern. Außerdem will die CDU ihre Ausländerpolitik verschärfen. Das deutsche Schulsystem steht nach der neuesten PISA-Studie erneut in der Kritik. Bundesbildungsministerin Bulmahn hat sich für Änderungen am dreigliedrigen Schulsystem ausgesprochen. So sollten Kinder länger gemeinsam unterrichtet werden. Die Deutsche Post will zum Januar kommenden Jahres die Paketpreise anheben. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Demnach soll der Versand eines 2-Kilo-Päckchens innerhalb Deutschlands um 4,9% teurer werden. Offiziell soll die Erhöhung morgen bekannt gegeben werden. Und zum Sport: in der Fußball-Champions League führt Werder Bremen beim FC Valencia kurz vor Schluss in der Nachspielzeit schon 1:0. Das ist jedenfalls meine letzte Information, die ich mit eigenen Augen am Bildschirm verfolgen konnte. Und damit hätte Werder Bremen das Achtelfinale erreicht. Der Verkehr, Fritz, keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Das habe ich YouTube gemacht mit dem Sport. Ist doch hast du echt drin, super oder? Gemacht. Ja, wir können ja mal den Fernseher umschalten. Wo ist ein Fußball? Ja, weiß ich nicht, wie du jetzt... Das dauert ja ewig, bis du da bist. Und? Du kannst ja dann aber trotzdem total aktuelle Ansagen machen. Wie Ansagen? Achso, dann ist die Nachricht. Ich könnte die Nachricht endgültig dicht machen, meinst du, ja? Ja, richtig, abdichten. Phoenix sind wir Stoiber eben. Genau, Stoiber. Warum ist denn hier kein Fußball? Ja, weil der ist... Es gibt ja Sender, du glaubst es kaum. Ja. Es hört ja überhaupt nicht mehr auf. Mein Gott. Ach, da war's doch. Echt? Ja, 39, ja. 0:2 sogar. Guck mal, haben das 2-0 noch gemacht. Guck mal einer an. Mensch, 0:2. Ja, Gott sei Dank. Ja, da würde ich aber sagen, damit hätte Werder Bremen das Achtelfinale erreicht, um deinen letzten Satz nochmal aufzunehmen. Ja, und das kannst du jetzt fast schon im Nominativ, oder wie das dann heißt. Damit hat Werder Bremen das Achtelfinale erreicht. Ja, weil jetzt müsste Valencia noch 3 Tore schießen. Wie soll das in der Nachspielzeit denn noch klappen? Wovon denn das Achtelfinale, lieber Freund? Von, Na, wovon denn bitte, mein lieber Freund? Ach, da wissen wir auch überhaupt nicht. Achtelfinale ist doch kein Wert an sich. Wovon denn bitte schön, Gerald Kötter-Heinrich? Wovon denn das Achtelfinale? So billig. Das Achtelfinale erreiche ich auch. So billig lasse ich mich ja nicht anflaumen. Mein Lieber. Ja, aber warum kommt denn da keine Antwort? Achtelfinale, weil sich eine Antwort einfach nur überrascht ist, weil ich auf dem falschen Fußabstab bin. Nein, ich zögere das auch weiter hinaus. Gerald Kötter-Heinrich, Achtelfinale. Hättest du hier einfach mal irgendwie die ersten zwei Worte von der Meldung irgendwie noch im Kopf, dann wüsstest du es. Die ersten zwei Worte zum Sport. Wir haben vorhin im Sport das Achtelfinale erreicht. Super. Toll. Mein Gott, das ist ja wieder völlig. Und die danach folgenden zwei Worte lauten in der. Ja, also, hast du ja auch recht. Du bist eher ein bisschen unpräzise. Ja, nicht gerade eine Tugend für eine Nachrichtensprecher. Ja, nein, oh Gott. Echt, Werder Bremen hat irgendein Achtelfinale erreicht. Deutschland freut sich. Ja, man steckt zu sehr drin. Man ist einfach zu weit draußen. Ja, es war keine Absicht. Guck mal, Gott sei Dank, das Musikbild ist endlich weg. Bitte schön. Miete von Mia. Wir sind im Moment auf Tour. Deswegen könnt ihr mich gerade nicht erreichen. Wir spielen uns fleißig den Arschwund mit viel Vergnügen. Und wenn ihr überhaupt irgendwas über die Konzerte noch wissen wollt, dann fragt doch am besten die Fritzen. Fritz präsentiert Mia. Mia. Mia. Freitag im Glätthaus Cottbus und Samstag Columbiahalle Berlin. Und im Radio? Dreiste Musik. Fritz! consider, I'm not so afraid of, consider, I'm not scared of, cause there's only one peach with a hole in the middle. There's only one peach with a hole in the middle. There's only one peach with a hole in the middle. Think I'm little, wanna play me like a fiddle. I'm not so brittle, consider I'm a skittle. Cause there's only one peach with a hole in the middle. There's only one peach with a hole in the middle. Es geht los, meine Damen und Herren. Machen Sie sich auf allerhand gefasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Peaches waren es eben. Oh, you torture! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, das Entscheidende ist angesagt, oder? Mit Hilfe des Zauberwortes Thomas Bernhard kann man ab Mitternacht eine von 10 Karten für die Videoschnipsel am Samstag, die bereits um 20 Uhr anfangen und ein bisschen outstanding, etwas anders sind als sonst, die 5-jährige Bestehen des ZDF-Theaterkanals feiern sollen. Und von daher ein bisschen kürzer, aber dafür mit einem Konzert, ich und ich. Wie heißt denn die Humpelschwester? Annette oder die andere? Eine von den Humpels, die von Zweiraumwohnung spielt da mit ihrem neuen Projekt, ich und ich. So, aber vorher eben schöner Videoschnipsel-Vortrag. Aber eben, wie gesagt, um 8. kann man eine von 10 Karten gewinnen. Punkt Mitternacht muss man dann hier anrufen und dem Kollegen Kötter Heinrich Thomas Bernhard ins Ohr flüstern. Bei Kötter Heinrich geht auch Sloterdijk. Man kann sagen Thomas Bernhard oder Sloterdijk und hätte dann eine Karte. Da grinst er. Da Werder Bremen im Achtelfinale. Naja. Hätte die dann gewonnen. So, und wir machen hier heute schöne Sendung Top 10. Der schönsten Verben, die mit T, wie Theodor. Der schönsten Verben mit T, die mit T beginnen. Die Top 10 Liste der schönsten Verben, die mit T beginnen. Das alles unter dieser Telefonnummer hier. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch. Telefon. Gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Mein Olivendealer hat mir hier schon wieder Eisen 2 Gluconat Nachschub ins Dings gestellt. Naja, das ist schön. So, Kinder, dann wollen wir mal hier loslegen. Hallo, mal zack zur Sache. Ich meine, Tempo nutzt ja nicht. Die Sendung dauert so und so. Jetzt noch 2,25 Stunden. Ob wir schnell reden, dauert es 2,25 Stunden. Ob wir langsam reden, dauert es auch 2,25 Stunden. Ist ja ja, gewollt, langsam reden. Hallo. Hallo, guten Tag. Nee, du redest doch nicht so schnell, sag mal. Die soll ja die Zeit denn überhaupt nicht vergehen. Okay. Ich muss doch zusehen, dass ich mit minimalem Krafteinsatz das Ende dieser Sendung mit Mühe und Not noch erreiche. Wanderer, kommst du nach Sparta? Nein. Naja, aber na, das war keine Frage, Mensch. Das war ein Zitat. Ja, aber habe ich auch so. Kannst du das mal bitte fortsetzen? Wanderer, kommst du nach Sparta? Kannst du das Zitat bitte mal fortsetzen? Nein. Ja, habe ich auch gesagt, stimmt. So, wer das Zitat fortsetzen kann, Wanderer, kommst du nach Sparta, der kriegt gleich eine Karte bei Kötter Heinrich. Eine schöne Videoschnipselkarte. So, Freundchen, wer bist denn du überhaupt? Der Daniel. Daniel? Ja. Na super. Ich bin ein bisschen abgelenkt. Macht aber nichts. So, Daniel. Na, dann sag doch mal, du weißt, worum es geht? Worum es geht? Ja. Ja? Ja. Na und? Ja, na ja. Ja, na, worum geht's denn? Na, um Werben mit Tee. Werben, genau. Genau. Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja. Ja, super. Ja, ja, was denn? Wer kennt denn Verben mit T, die schön sind? Töten ist ja nicht schön. Na, töten. Töten ist nicht schön. Das Verb könnte aber durchaus schön sein, weil allein die Einfügung eines R würde zu tröten führen. Also tröten, töten liegt doch nah beieinander, ist doch schon wieder auch ein schöner Gedanke. Trompeten. So, weiter. Also du hast jetzt kein Verb. Na, tröten. Hast du jetzt ergänzt so ein bisschen, aber im Prinzip. Wie bitte? Im Prinzip tröten. Ja, im Prinzip tröten. Nee, tröten habe ich gesagt. Tröten kommt jetzt, wird nicht akzeptiert von mir. Ja, dann tief liegen. Also lieber Freund, du hast jetzt praktisch kein vernünftiges Verb. Nein, tief fliegen. Ist ein Substantiv, verbalisiertes Substantiv. Sag doch mal einen anständigen Satz mit tief fliegen. Im Flugzeug kann ich tief liegen. Ja, das würde, ja, aber tief fliegen würde man sagen. Tief das wäre ein Adjektiv und ein Verb. Im Flugzeug kann ich tief liegen. Weil die Bänke da. Ja, aber tief liegen ist jetzt auch kein Verb. Ist das ein Verb liegen? Ist eine schöne Idee, muss ich akzeptieren. Ja. Wenn hinter fliegen nach. Kanntest du den? Kanntest du auch wieder nicht. Kinder, was sag mal? Pisa! Ach, Mann, ist das schrecklich. Pisa haben sich da ausgedacht, ey. Die haben sich überhaupt gar nicht ausgedacht. Also wenn ich die 16-Jährigen, sag mal, wenn ich dich jetzt hier höre, da brauche ich keine PISA-Studie, um festzustellen, dass da irgendwann, wie Bundesbildungsministerin Bullmann für Änderungen am dreigliedrigen Schulsystem zu plädieren. Da weißt du sofort, dass PISA nicht stimmt, dass die Schüler viel klüger sind. Wodurch ist denn PISA eigentlich bekannt? Wodurch ist ein PISA bekannt? Wodurch das bekannt ist? Mein lieber Scholli. Ich hab deine Frage nicht. Ja, wodurch ist PISA bekannt? Wofür? Wofür? Was? Wodurch? Durch die Nachrichten, das ist da. Nein, PISA! Wodurch? Was ist ein PISA eigentlich? Eine Studie. PISA ist keine Studie, jedenfalls nicht hauptsächlich. PISA ist über 1000 Jahre hin was alles andere gewesen als eine Studie. Mein lieber Scholli. Ist das eine Käsemarke oder was? Nein, das ist eine Stadt in Italien. Ach so. Oh, da bist du ja wieder ganz gerissen gewesen. Ja, da bin ich nicht ganz gerissen gewesen. Da bin ich einfach. Sag mal, das geht jetzt bei dir schon als irre Gerissenheit durch, wenn man weiß, dass Pisa eine italienische Stadt ist? Mein lieber Freund! Hilfe! Ja, schrei mal, das ist. Holt mich raus hier, ich habe 8 Klassen! Hört sich an wie so ein Irrer. Schluss. Hallo, wer bist denn du? Du zählst mal am Kopf nicht aus. Hallo? Ja, hallo. Hast du jetzt auch den Ehrgeiz, mich hier total zu deprimieren? Nein, nicht ganz. Sag mal, das ist offensichtlich eine Sendung, in der Moderator zerstört werden soll. Kann das sein? Ich hab ein schönes Verb mit Tee für dich. Hast einen schönen Verb mit Tee für mich. Na, ist ja wenigstens was. Wie heißt du denn? Ich wusste noch, wie ich heiße. Ja. Jörg. Jörg. Na, das fängt ja schon mal nicht mit T an, Jörg. Mit J meistens. Genau. Wobei J ist ja auch eher ein ungewöhnlicher Buchstabe, oder? Wieso? Naja, weil der so nicht, weil den glaube ich nicht, gibt's ihn, den gibt's glaube ich nicht in allen Sprachen, die sich des lateinischen Alphabetes befleißen, oder? Also im, zum Beispiel, also ein römischer Buchstabe ist es ja nicht, da hab's ja nur I. Hey, du bist gut. Was denn? Da hab's noch kein J. Da gab's kein J im Arabischen. Im Römischen! Im Römischen, also. Da, wo doch unsere Buchstaben herkommen. Ja. Oder? Ihr habt's da schon in J? Nee. Kann man hier schon ein alter Latiner anrufen? Ich ruf nicht. Jörg, wie alt bist denn du? 36. Na, das ist doch wenigstens was. Ach, oh, Gott sei Dank. Da bist du ja praktisch über doppelte 16-Jährigkeit schon hinaus. Von wo aus rufst du an, Jörg? Aus Berlin. Toll! Und hast du dann wenigstens ordentlichen Beruf? Naja, meine, sei arbeitslos, aber hast du dann wenigstens mal eine Berufsausbildung absolviert? Hast du einen Beruf? Ja, natürlich habe ich einen Beruf. Und sogar einen Job? Ja, zurzeit nicht. Ah ja, aber einen Beruf. Was für einen Beruf denn? Gebäudereiniger. Gebäude? Echt? Weißt du auch schon wieder ein Wort, was mit J anfängt? Ja, aber jetzt mal zum Verb. Ja, aber warum bist du denn jetzt gerade kein Gebäudereiniger mehr? Also wenn ich so durch die Berliner Straßen gehe, dann sehe ich jede Menge schmutziger Gebäude, wo ich denke, die müssten doch wieder mal gereinigt werden. Na, das jahresbedingt. Weil was? Jahres? Ach echt? Hat man als Gebäudereiniger? Saisonbedingt, oder? Hat man immer nur im Sommer zu tun? Also wenn bei schönem Wetter? Ja, aber mehr. Ach, aber im Winter werden die nicht geputzt, die Häuser? Ja, natürlich, ist auch klar. Aber warum machst du denn das nicht? Nur weil es nicht so viel gibt zurzeit. Ach so, echt? Ja. Da hast du immer nur so Saisonjobs? Genau, richtig. Und verdienst du dann wenigstens in der Saisonzeit so viel, dass du denn schön im Winter auf dem Ofen liegen kannst? Ja, kann man von leben, ja. Ja, geht schon so? Ja, klar. Und kriegst du dann zwischenzeitlich auch immer so Arbeitslosengeld? Dass du immer schön arbeitest im Sommer und dann Arbeitslosengeld kriegst und noch ein bisschen gespart hast? Ja, Zuschuss. Ach, ist ja nicht. Ach, dann geht's eigentlich, oder? Ja, klar. Ja, also so Sommer über Gebäude reinigen und im Winter die Wohnung aufräumen. Genau, richtig. Ach, nicht schlecht. Wollt ihr jetzt über Arbeit reden, oder wie? Ja, ist doch interessant. Fährst du denn immer im Winter immer schön weg, dann da, wo Sommer ist? Ja, ab und zu schon mal, klar. Ach so. Ach, na, ist ja auch nicht schlecht. Aber jetzt in dieser Nachsaison, bist du da schon weggefahren? Nee, dieses Jahr spare ich es nicht. Wieso denn das? Ja, war nicht so gut dieses Jahr. Ach so, aber du musst ja die deutsche Wirtschaft ankurbeln. Na, wobei macht man ja auch nicht, wenn man jetzt in Spanien in der Sonne sitzt, wa? Richtig, genau. Ja, ja. Da sollte man hier ein Bierchen trinken. Machst du dann, Bierchen trinken machst du dann zu Hause praktisch? Genau. Richtig zu Hause? Oder sag mal, gibt's eigentlich so Gebäude rein, ja, Kneipen? Gibt's denn, also da wo sich so, naja, ist doch schön, wenn man so mit Kollegen praktisch zusammen ist, oder? Ja, na klar. Aber gibt's da auch so Kneipen, wo, sagen wir mal, Gebäude rein ja überrepräsentiert sind? Nee, na. Na wieso, dann könnte doch sein, das sind so Zunftstuben praktisch, wo man nur als Gebäude rein. Das gibt's nicht direkt. Nee, hat man als Gebäude rein ja auch ordentlich Muckis oder ist das schon auch so ein Job, wo man durchaus so Bäuchlein haben kann und Halbglatze und so weichliche Finger? Ja, du kannst ja mal 8 Stunden mitkommen, dann weißt du, was los ist. Dann kriegst du schon Muckis, meinst du? Ja, wobei die meisten Muckis haben ja so Rüster, oder? Die so Rüste aufbauen und abbauen. Die haben doch echt total Muckis. Ich meine, ich bin nun kein Rüster, aber ich denke mal, die müssen schon ganz viel ran, klar. Aber Gebäude rein ja auch schon. Ja, natürlich, in 8 Stunden da mal rauf, runter und ja? Links, rechts. Also und hast du jetzt schon Bandscheibenprobleme mit 36 als Gebäude rein? Man muss ja auch immer runter, Lappen ausfringen, hoch, wieder runter, Lappen ausfringen, hoch, wieder runter. Das geht doch schön auf die Bandscheiben, oder? Ja, natürlich. Echt? Ja, klar. Ach, und hast du da schon schön Kreuzschmerzen? Nee, Bandscheiben nicht, aber Meniskus hast du schon mal was. Ach, echt? Oh, oh, das ist ja auch nicht schön. Aber such jetzt zu deinem Verb. Aber ja, sag mal, gibt es denn auch so eine Berufsunfähigkeitsversicherung für Gebäude rein, ja, dass man sagen kann, jetzt kann man nicht mehr, jetzt will man wie praktisch, wenn man Ballett macht zum Beispiel, dann kann man quasi mit 35 kriegt man schon Rente. Nee, kannst du abschließen, klar. Eine Gebäude rein, ja, Berufsunfähigkeitsversicherung? Eine Schutzversicherung, klar, gegen Unfälle. Ach so, gegen Unfälle? Aber da musst du dir schon in den Nick brechen, um mal ein bisschen Mäuse zu sehen. Na, ich gehe ja nicht arbeiten, um mir den Nick zu brechen. Naja, genau, deswegen. Ist ja irgendwie blöde. Ja, ist ja doof. Das ist ein dumm. Ja, wie sieht denn das Haus aus, in dem du wohnst? Das könnte doch auch wieder mal eine Wäsche vertragen, oder? Das stimmt, ja. Nee, ist gerade frisch gestrichen. Ach so, ja, echt? Ja, klar. Ach, die machen jetzt immer so schicke Farben, dass man nicht mehr so sprayen kann, wa? Dass man das so, dass es nicht mehr hält, oder? Ja, so ein Schüttenstrich hier noch. Ja, kennst du dich da schon ein bisschen aus? Ein bisschen, ja, ein bisschen haben wir uns da auch. Ja, und dein Haus ist das jetzt auch so angestrichen? Ja, die untere Hälfte ist mit so einem Schutzanstrich. Ach so, stimmt, ganz oben kommen die ja nie ran. Die blöden Sprayer und Tacker. Kick an. So, Jörg, du sollst ja angeblich so ein schönes Verb mit T haben. Ja, pass auf, Tachyoskopie, sagt dir das was? Ja, aber das soll doch ein Verb. Das ist ein Verb. Tachyoskopie? Tachyoskopie, ist ein Substantiv. Ist ein Tachyoskopie, ist ein Substantiv, ein Dingwort. Ja. Ja, nein, es soll ein Tätigkeitswort sein. Ein Verb, etwas, was man macht. Tun, laufen, gucken, kotzen. Ja, das ist aber ein Verb. Aber Tachyoskopie ist doch ein Substantiv. Ist wie Haus, Baum, Pferd, Kotze. Nee, eben nicht. Das ist eine Darstellung. Ja, eine Darstellung ist ja auch schon ein... Das tut man. Eine Tachyoskopie tut man. Na, man unterzieht sich vielleicht einer Tachyoskopie. Was ist ein Tachyoskopie? Ja, jetzt informier dich mal. Okay, Kuttner. Nein. Wenn du das rauskriegst, bist du gut, okay? Nein, das ist auf definitives Sitten, eine Tachyoskopie. Jetzt bist du aber doch ganz schön am Überlegen, richtig? Nee, Tachyoskopie. Nein, ist mit Sicherheit kein Verb. Da muss es irgendeine Band geben mit Tachyoskopie. Tachyoskopie wie Teich und dann Oskopie. Ja, ja, ist schon klar. Aha. Na, ich suche hier. Kinder. Wo denn hier? Oh Mann. Botenbericht. Nix Botenbericht. Doch. Das kommt aus dem Griechischen. Richtig, genau. Na ja, logisch. Eine Mauerschau ist das. Mauerschau, Botenbericht, genau. Ja, aber eine Mauerschau ist doch ein Substantiv. Ja, man tut es aber doch. Nein, das heißt dann im Griechischen wahrscheinlich Teichoskopein. Aha. Naja, der Glotzer ist auch... Soweit bin ich nicht informiert, klar. Naja, siehste, mein lieber Freund, wo hast denn du das her? Mauerschau, genau, das kommt aus einem antiken Drama. Genau, richtig. Wenn er sagt, ah, da hinten, der Feind drückt an. Aber ist ein Substantiv, tut mir leid. Trotzdem ist natürlich ein schönes Wort ist. Ja, das ach Jörg, aber jetzt sag mal, wo hast denn du jetzt Tachyoskopie her? Oh, ich glaube, mein Akku ist gleich alle. Nee, jetzt sag mal bitte schnell vorher noch. Jetzt sag mal noch, wo du Tachyoskopie her hast. Na, ich habe natürlich schnell nachgeblättert. Wo denn? Recht hat er, der Akku war alle. Hallo, wer bist denn du? Ja, ich habe ein Wort. Ein Wort, kein Wort, ein Verb, ein Verb, ein Tätigkeitswort, ein Verb. Telefonieren, ne? Nein, telefonieren wäre das Verb. Sag mal, könnt ihr Verben und Substantive nicht unterscheiden? Okay. Kennst du Pisa? Ja. Kennst du Pieseln? Ist ein Verb mit P. Pieseln, kennst du das? Hat das was mit Pinkeln? Ja, das Pinkeln, Pullern, Pieseln, genau. So, man muss es machen können. Dann ist es ein Verb. Okay. Dann, wie man muss sagen, er pieselt. Pieselnde Terroristen. Sind RAFler, die in der Ecke stehen und ihr Wasser abschlagen, wie man auch literarisch quasi sagt. Wobei das auch so eine Bildhaftigkeit ist, die mir nachzuvollziehen schwerfällt. So, aber du hattest jetzt einen Verb mit T. Verben mit T sind zum Beispiel tauchen, tauschen, trödeln, tröten, triefen, trinken, tun, tasten, tackern, ticken, töten, tröten. Kuttner. Was denn? Nen Verb. Was wolltest du jetzt für ein Verb? Jetzt hauch doch hier nicht so. Okay. Na, dann hauch doch noch mal. Du solltest dich meiner Tachyoskopie mit deiner Lunge scheint was nicht zu stimmen, unterziehen. Fritz, ich hab dich ganz doll lieb. Tschüss. Wen? Mein Bruder. Oh, echt? Na, da hat sie aber zu gebraucht, die Jute da. Hallo? Ja. Oh nee, das klang ja schon wieder ungünstig. Hallo? Kuttner! Jetzt brüll doch nicht so, sag mal, es ist schon spät, ist schon nach 11. Na, die müssen noch mal wach werden hier. Um 12 gibt's schöne Videoschnipsel-Freikartenverlosung. Ja, für Samstag 22 Uhr, so sieht's aus. Samstag 20 Uhr. 20 Uhr, zähl mal eine Freikarte. Muss man entweder Sloterdijk oder Thomas Bernhard dem Kollegen Kötter Heinrich ins Ohr flüstern. Flüstern, wer bist denn du? Idee. Wer bist denn du? Ich kann doch nicht flüstern. Wer bist denn du? Was? Wer bist denn du? Ich bin Felix. Oh. Ja. Felix, Felix. Wir hatten uns letzte Woche schon mal, Kuttner. Na, Spätze, ja. Kann ich mich ja irgendwie nicht einkriegen vor Freude darüber, dass du erneut anrufst. Ja, muss doch sein. Ja, für wen? Na, für dich. Nein, für mich nicht. Doch. Nein, mich macht's fertig. Du freust dich doch immer, wenn ich anrufe, Kuttner. Nein. Doch. Nein, ich zittere davor. Der kalte Angstschweiß tritt mir auf die Stirn. Echt? Ja, und dann muss Kötter Heinrich wieder rinnen und mir den abtupfen. Was, dein Sperma oder was? Tupfen, mein Angstschweiß, Baby. Ach so. Jetzt bleib mal sachlich. Ja. Wie alt bist du denn? 16, oder? Nein. Das nennt man feuchte Träume. Nein. 16. 15 bin ich. 16. 15. 16 bist du. 15. 16. Na, wie alt bist du denn? So, Felix, 17. Du bist 17. Quatsch, ich bin doch nicht 17. Erzähl doch ja mal nicht so einen Mist. Sag mal, sollen denn die Hörer denken? Ja, so, hast du jetzt ein schönes Verb mit T? Was? Ob du ein schönes Verb mit T hast? Ja. Sag. Terminieren. Ah, kannst du schon mit anfangen, wa? Ja. Ist doch nicht schön. Na, muss doch nicht daran schön sein. Natürlich, ich hab gesagt, hast du ein schönes Verb mit T. Oder habe ich es nicht gesagt? Ja, ein schönes Verb. Schön ist ja schon mal an. Oh, Kinder, hier Danke. Ist schönes Verb, Telefon. Ich rufe die Telefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, Felix, und du machst dir jetzt mal bitte schön ein bisschen Gedanken. Tschüss. Konnte er ja nicht mehr sagen. Joanna Newsom. Lana sucks lemons across from me, and I am progressing abominably, and I do not know my own way to the sea, but the salty sea knows it. John and Newsom? Are you twitching? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, wir versuchen jetzt hier gemeinsam. Das ist ja meine Stärke, nicht? Natürlich! So sokratisch versuche ich euch, eurer Weisheit zu entbinden. Was ein schwieriges Unterfangen ist. Schweißtreibende Sisyphusarbeit. Wir versuchen hier eine Top, Kinder, die Sendung dauert jetzt eine Stunde und 10 Minuten. Ist bisher noch nicht ein Treffer darunter gewesen. Gemeinsam eine Liste der schönsten Verben, die mit T beginnen. Ich fange mal ganz vorne an. Verben ist eine Wortart, sind praktisch Worte, aber nicht alle Worte sind Verben, sondern Verben sind Worte, die eine Tätigkeit. Was ist eine Tätigkeit? Was ist eine Tätigkeit? Eine Tätigkeit ist eine Sache, die man macht, die man tut und die genau das, den Vorgang des Machens, des Tuns beschreibt. Also zum Beispiel Tauchen wäre eine Tätigkeit. Tauchen. Er taucht, sie taucht. Es taucht, ich tauche, du tauchst, wir tauchen. Ihr taucht, sie tauchen. Tauchen wäre ein Verb. Ist aber nicht das einzige Verb. Sondern ist ja ein Verb, was mit T beginnt. Aber auch saufen, rumkicken. Alles Verben. Und ich suche heute schöne. Das ist ein Adjektiv. Schöne Verben, Verb ist wieder ein Substantiv, die mit T beginnen. Verben, Tätigkeitsworte, die mit T beginnen und die schön sind. Töten ist nicht schön. Trullern ist schon relativ schön. Ich will mich jetzt hier... Verben, die mit T beginnen und die schön sind. Und wer solche Worte kennt, sag nicht immer solche Worte, solche Worte kennt, der kann hier diese, der kann telefonieren. Ein weiteres Verb, auch nicht besonders schön, der kann telefonieren. Und zwar unter dieser Nummer hier. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, jetzt bin ich einmal. Hallo? Tanzen. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Es geht los, meine Damen und Herren. Machen Sie sich auf allerhand gefasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, guten Abend. So, na tanzen, ach tanzen, hallo? Hi, hallo? Ja, das klingt doch ein bisschen langweilig. Tanzen ist doch ein Allerweltswort. Hallo? Ja, ja, wer bist du? Wer bist du? Ich bin der Micha. Der Micha? Ja. Na Mensch, Micha. Ja, hallo. Na Micha. Ja. So, dann sag doch mal, ein schönes Wort. Wie alt bist du, Micha? Ich bin 22. Oh. Ja. Ja, aber da hat man ja mit 22 hat man heutzutage noch keinen Beruf, oder? Heitere Berufe raten. Ich stehe nämlich in der Tradition von Robert Lemke. Wer ist Robert Lemke? Kenne ich nicht. Welche Schwein wollen Sie? Naja, ist jetzt egal. Der alte Mann fantasiert. So. Ja. Was machst du denn? Aber hast du denn schon die eine oder andere Anstrengung unternommen, um irgendwann mal einen Beruf zu haben? Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Machst du eine Berufsausbildung oder studierst du sogar? Ich studiere, genau. Du studierst? Was studierst du denn? Ich studiere Elektrotechnik. Da weiß man da nicht, was eine Tachoskopie ist. Nee, das weiß man dann nicht. Genau, aber man kennt andere schöne Fremdworte. Ja, ja, genau. Ja, sag doch mal dein schönstes elektrotechnisches Fremdwort. Nein, nicht das schönste, aber eins, ein interessantes. Ein interessantes. Was ich ganz nett finde, was jetzt vielleicht nicht so ein Fremdwort ist, aber ist Differenzenquotient. Ach so, ja. Ja. Klingt auch erstmal schon mal ganz gut. Ja, das klingt ganz nett, ne? Differenzenquotient, da kommt man gleich durcheinander. Man denkt, ist jetzt subtrahieren gemeint oder dividieren gemeint? Genau. So. Und du hast jetzt aber ein schönes, hast du jetzt aus der Branche praktisch? Nee. Ein Verb mit T? Nee. Ein ganz allgemeines, aber sehr schönes Wort. Meinst du, das ist wirklich auch vom Wort Klang her schön und ein bisschen, hat es auch so was leicht exotisch, spicy-haftet? Spicy vielleicht nicht, exotisch vielleicht schon. Ja, dann sag doch mal. Wie wär's mit tolerieren? Oh, echt? Ja, tolerieren. Findest du schön? Ja. Das ist aber ein Politikerwort. Ja, aber es hat doch ein... Ja, aber das ist doch Wort, stell dir doch mal, aber ein Wort, was sich jetzt den ganzen Tag rumtreibt im Mund von, sagen wir, Angela Merkel, Gerhard Schröder, Müntefering, Stoiber, so. Ja. Möchtest du so ein Wort zu Hause haben? Jetzt überleg doch mal, naja, jetzt klopft ein Verb, tolerieren. Ja. Hallo, ich möchte gerne mir Eintritt in ihre Wohnung verschaffen. Ich komme direkt aus dem Mund des CSU-Generalsekretärs. ja. Da würdest du da sofort die Tür zuschlagen, oder? Ja, so betrachtet. Na, ich. Natürlich, aber. Ah, tolerieren. Weil du so gerne tolerant bist? Ja, ich bin schon ziemlich tolerant, ja. Und du bist so jemand, der auch immer so rumtoleriert? Wie sieht das aus, wenn du so tolerierst? Ja, oftmals schweigt man dann. Ach so. Oder man akzeptiert. Da steht jetzt mal, sagen wir mal, im Klischee zu bleiben, ein böser, ich will jetzt ja nicht weiter, und sticht mit dem Messer auf dich ein. Und du, ey Mann, weg mal tolerieren. Ja, man muss abwägen. Genau. Abwägen wäre ein schönes Wort, fängt leider nicht mit D an. Richtig. Ich hätte noch ein anderes Wort. Noch ein anderes, naja, los. Ja, so ein bisschen aktiver. Wie wär's denn mit Turnen? Turnen? Ja. Turnen ist ein bisschen old-fashioned, insofern würde ich es ja wieder fast tolerieren. Jetzt kommt mir, boah, Mensch, jetzt habe ich hier Worte im Mund, von denen ich nicht genau weiß, wer die vorher im Mund hatte. Man weiß ja nicht, ob man sich nicht vielleicht infiziert. Mit Worten oder was? Naja, zum Beispiel. Naja, sagen wir mal, wenn du jetzt, sagen wir mal, im Café bist und dir gegenüber sitzt jemand und der rührt seinen Kaffee um und leckt den Teelöffel ab und legt ihn auf den Tisch und du hast jetzt Zucker in deinen Kaffee gemacht, der Kellner hat aber vergessen, dir einen Löffel zu bringen. Würdest du jetzt den frisch vom CSU-Generalsekretär abgeleckten Löffel benutzen, um deinen Kaffee umzurühren und ihn selber nochmal ablecken? Bei Löffeln ist man da total vorsichtig. Warum nicht bei Worten? Die jemand anders im Mund hat. hatte. Gerade bestimmte Worte scheinen mir doch recht abgeleckt zu sein. Dass noch dünne Speichelspuren zu erkennen sind. Zum Beispiel darf man, kann man ja kaum noch Parallelgesellschaft sagen. Wer das alles im Mund hatte, uah! Was? Parallelgesellschaft? Parallelgesellschaft, da kriegt man doch sofort Herpes. Hast du noch nie gehört? Das hab ich noch nie gehört. Tja. Hast du noch nie gehört? Was ist denn so ein Beispiel für eine Parallelgesellschaft? Das ist so ein Pestwort. Das ist ein Wort wie schwarze Beulenpest. Aha. Das breitet sich gerade aus. Wie Aha. Sau. Ja. Vermehrt sich wie die Karnickel. Ja. Das naja. Schön, ne? Naja, du siehst, nee, Parallelgesellschaft. Sagtet nie. Ey, echt, selbst wenn ihr irgendwie überhaupt nichts anderes, einfach kein anderes Wort mehr zur Verfügung stellt. Und das Einzige, was du sagen könntest, um dein Leben zu retten, wäre Parallelgesellschaft. Sag es nicht. Weil wenn du es sagst, hast du dein Leben auch verwirkt. Also dann brauchst du, dann sei cool. Denn ihr stumm unter. Ja. Dann toleriere ich das und geh stumm unter. Okay. Ich danke dir für den Anruf. Okay. Ciao. Tschüss. Mann, Kinder, ihr merkt schon, das ist echt alle total, total schwierig. Gott sei Dank gibt es ja nicht nur die Telefonnummer hier, sondern auch die. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Kinder, ich mache jetzt mal ein Angebot. Ist jetzt auch noch nicht das allerschönste Wort, aber sagen wir mal triefen. Triefen ist ein schönes Wort. Die Augen triefen. Man selber trieft, ist vertrieft. Das wäre jetzt gewissermaßen das Adverb dazu. Triefen ist ein schönes Wort. Man sucht nach einem Substantiv, was jetzt gewissermaßen den... gibt's nicht. Triefen. Triefen wäre so ein Wort. Wer jetzt also schöne Worte mit T weiß, entweder die Nummer hier... Hören, glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer... Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. So, hallo. Ja, Taschen. Achso, oder eben halbautomatischer Anrufbeantworter. Wenn halbautomatischer da Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, triefen. Triefen, nee. Ja, Taschen, wer bist denn du? Ich bin Peter. Peter, Tag Peter. Ja. Ein schönes Wort mit T, ein schönes Verb mit T. Ja, also das schönste Verb mit T, was mir so öfter mal unterkommt, ist torkeln auf jeden Fall. Torkeln ist doch auch super. Torkeln Mensch, ist fein. Genau. Erstens eine feine ein schönes Bild, wenn jemand torkelt, selbst ja, ein immer wieder erstrebenswerter Zustand, oder? Kennst du das Ding, wenn du hinter ihm läufst, der vor dir torkelt irgendwie? Und den dann so irgendwie die ganze Zeit mit deinen Blicken verfolgst? Das ist schon was feinet irgendwie. Das ist was feinet. Genau, da hast du recht. So sieht es aus. So wie es ich die Greifswalder nach Hause, oder? Peter, ja, und nach Hause Wort? Torkeln, schön. Torkeln, triefen. Ja. Tüfteln finde ich auch gut. Tüfteln ist doch auch ein super Wort. Ach Mensch, Peter, du machst mich aber glücklich hier. Na, das ist doch mein Ziel, ey. Na, ist doch ein Ding hier, nicht mal eine Minute telefoniert und du hast schon zwei spitzen Worte. Naja, also geht ja nicht voran, aber ich würde das ja, na frag mich, woran liegt's denn aber doch nicht an mir, oder? Ich bin doch durchaus motivierend. Wahrscheinlich doch an den 16-Jährigen, keine Ahnung. Na, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Naja. Triefen, torkeln, tüfteln. Genau. In so einer Runde von so einem Menschen, die sich dieser Tätigkeiten befleißen, wäre man doch gerne zu Hause, oder? Na, ist man doch, oder nicht? Wo man torkelt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen. Den Reim kriegen wir jetzt nicht zu Ende. Ach, schön. Tüfteln, torkeln tust du ja auch schon manchmal, oder? Naja. Naja, ab und an, ja, gibt sich schon mal Gelegenheit zu torkeln, oder? Naja, klar. Und man denkt, gibt's wahrscheinlich genug. Und man denkt aber auch gerne zurück an so torkelige Zustände, oder? Naja, vor allen Dingen erzählt man öfter mal drüber, oder? Erzählt man auch sehr gerne davon. Bist du denn, sagen wir mal, aber auch ein Tüftler? Tüftelst du denn auch hin und wieder? Naja, ich denke mal, das kann man ja auch verschiedene Bereiche irgendwie ausweiten, wa? Tüfteln und so. Also, bis ich... Naja, tüfteln ist ja schon so basteln, so ein bestimmtes irgendwas erreichen, bauen, machen, Dings da, oder? Genau, Musik so machen, mal tüfteln so. Ach so, bist du Musiktüftler? Echt? Würde ich mich so, ja, manchmal... Also, ist jetzt nicht so Schweinerock, was du machst, sondern... Nee, ja, wenn, also hier Musik tüfteln kann man ja am besten heutzutage irgendwie am Rechner, oder? Ja. Ach, und da machst du, was machst du denn da? So Elektronik? So Frickelzeug? Keine Ahnung, Psycho-Sounds. Psycho-Sounds? Aber singst du dann auch dazu? Naja, ich verkneife es mir meistens. Ach, warum denn, Mensch, sing da dazu? Ich finde ja, Musik, die zu Hause gemacht wurde, sowieso viel besser als diese ganze Industriescheiße. Aber wenn dann ohne Gesang ist, ohne schön. Naja, kommt ja immer ein bisschen auf die Musik an, wa? Ohne Gesang kann ja jeder. Wenn die ohne machst Gesang du so, überzeugt. Machst du immer so, so eine Musik? Nee, sowas mach ich nicht. Sondern eher so. Genau, sowas. Echt? Naja, aber wenn diese Musik so, ist und dann noch immer, ist doch schön. Mann, du bringst mich auf Ideen, ey. Ja. Ey, ich hab noch was. Was denn? So sage, du habest uns liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl, oder nicht? Mensch, super. Jetzt habe ich aber. 1A. Jetzt hast du es aber raus. Wanderer, genau. Kommst du nach Sparta, oder? Genau. Ach, toll. Mensch, ich bin ja richtig angestrengt heute. Mensch, Peter. Hast, ja, du deine hast du denn einen Beruf wenigstens? Wie alt bist du denn, Peter? Ich bin 22. 22? Ja, da hat man ja noch keinen Beruf, oder? Naja, ich bin so mitten dabei. Ja. Ich habe ja schon, naja, ich hab so ein bisschen rumprobiert, alles Mögliche. Was denn? Na, erst in die Computerrichtung, das hat mir überhaupt nie gefallen irgendwie. Ja, ja, ja. Weil jetzt so viel Wirtschaft irgendwie ist. Ja. Dann habe ich irgendwo gearbeitet, so Baufirma und sowas. Und ja. Dann, naja, jetzt bin ich eigentlich so im Tonstudium so hängen geblieben. Ja, Studium ist das nicht ganz, aber so. Praktisch sowas. Tonstudent. Ton, ja, sowas. Tönen ist eigentlich auch schön, oder? Na ja, klar, auf jeden Fall. Wenn jemand so rumtönt. Gut, naja, ich will jetzt hier nicht mit Tönen, also jetzt Tönen besteht nicht drauf. Jetzt kommen wir hier nicht so rum, genau. Triefen, Tüfteln, Torkeln. 1A. Tüfteln, ja. Lass das mal irgendwie auf der Liste, eins von wen auf jeden Peter, Fall. Peter, die steht Benet auf der Liste. Na, das ist Torkeln und Tüfteln. Wir sind Brüder im Geiste. Na, das finde ich doch gut, klar. Peter, 1A. Jung, bis später. Bis später, ich danke dir für deinen Anruf. Ich bitte, ciao. Tschüss. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Ja, jetzt fragen sich ja wieder der eine oder andere feine Hörer. Ja, 731 39 32, warum soll ich denn da anrufen? Das hat doch ja keinen Sinn. Das hat Sinn. Da kann man nämlich anrufen, wenn man jetzt einfach so Sachen loswerden will. Wenn man Sachen sagen will praktisch. Die man, wo man Angst hat, dass man jetzt hier nicht durchkommt und hier nicht durch und nicht zu Worte kommt bei dieser schönen T-Sendung, da kann man beim halbautomatischen Anruf beantworten, spricht da einfach auf Band, man ist ja unbeschwert, man muss sich nicht mehr ans Thema halten, man kann auch Sachen sagen, so wie, Mann, ey, Kuttner, du bist einer der wenigen, Kuttner, du bist praktisch Gott, tolle Sendung, Spitze 1A, so eine Sachen kann man zum Beispiel machen, man könnte für Gehaltserhöhung plädieren, man kann aber eben auch so Poesie zum Vortrag bringen, zum Beispiel eben, Wanderer, kommst du nach Sparta, ja, also so. Was man will, kann man alles machen unter dem halbautomatischen Anrufbeantworter. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Und das wird dann praktisch aufgenommen, zusammengeschnitten und in der nächsten, dann nächste Woche gesendet. Wir hören uns jetzt aber erstmal an. Das ist nämlich auch ein Standard in dieser Sendung, den Zusammenschnitt der letzten Sendung von David, der immer die Sendung hier quasi mitschneidet und dann daraus Mini-Hörspiele macht, die auch zusammengehören. Folge 7 des asozialen Staates, der Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. Der asoziale Staat in die Zukunft. 7. Teil. Mein Name ist David, ich bin 32 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als er mich davon überzeugt hat, besser meinen Job bei Karstadt an der Kasse zu schmeißen, um mit ihm gemeinsam einer glücklichen Hartz-IV-Zukunft entgegenzublicken. Was allerdings stilecht von obligatorischen Verhaltensstandards begleitet sein will. Also trafen wir uns vor der Debeszentrale, um uns von selbiger hinunterzustürzen, als uns jedoch plötzlich unser alter Freund Bernd Göke auf Jürgens Handy anrief, um uns mitzuteilen, dass er eine Kneipe aufmachen will. Dann nehme ich auf.

Aus Mutantes wandelt. Wie viel sind denn im Achtelfinale vertreten? Gerald? 16. Ha, das Mannschaften! Wie aus der Pistole. Aber was Leute! Denn? Wie Leute? Ja, komm, und das Reservespieler? Ist doch Quatsch. Ist doch Quatsch. Natürlich kannst du jetzt hochhalten. Ja, ist Quatsch. Ja, ist Quatsch. Ist Quatsch. Sagen wir 16 mal 20 im Schnitt jetzt, was reine Spieler angeht. Aber das ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu wenig. Also sind das ungefähr, mein Gott, 200 oder 320 so. Ich schätze mal, es sind so viele Menschen im Achtelfinale vertreten, wie das Jahr Tage hat. Ja. Ja. Ein schöner Satz. Ja. Also schalt ja jetzt nicht, aber. Gerald, du hast es echt raus, den Hörer zu fesseln. Ja. Als Radio-Gerät. Mein Gott, man lernt von Meistern deines Faches. Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Glaubst du? Wenn Fritz rundum hält sich, dann 91,9. Fritz Info. So, in Belzig ist es gleich 23.34 Uhr. Das Wetter, nachts gibt es Nieselregen bei Werten zwischen 5 und 2 Grad. Auch morgen ist es meist stark bewölkt. Es bleibt aber trocken. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 9 Grad. Und jetzt die Meldung mit Gerald Kötter-Heinrich. Der ukrainische Regierungschef Janukowitsch ist von seinem Amt beurlaubt worden. Sein Stellvertreter Assarow wird vorübergehend die Amtsgeschäfte übernehmen. Offiziell begründet wurde die Beurlaubung mit dem Hinweis, Janukowitsch brauche jetzt Zeit für den Wahlkampf. Die CDU hat auf ihrem Parteitag in Düsseldorf den Kurs bis zur nächsten Bundestagswahl im Jahr 2006 abgesteckt. Zum Abschluss des Treffens beschlossen die Delegierten, den Kündigungsschutz zu lockern. Außerdem will die CDU ihre Ausländerpolitik verschärfen. Die Ergebnisse der aktuellen PISA-Studie haben zu einer neuen Diskussion über das Schulsystem in Deutschland geführt. Bundesbildungsministerin Buhlmann sprach sich für radikale Änderungen aus. Sie will erreichen, dass die Schüler künftig länger gemeinsam unterrichtet werden. Für die Hauptschulen sieht Buhlmann keine Zukunft. Die Deutsche Post will bis zum Januar kommenden Jahres die Paketpreise anheben. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Demnach soll der Versand eines 2-Kilo-Päckchens innerhalb Deutschlands um 4,9% teurer werden. Offiziell soll die Erhöhung morgen bekannt gegeben werden. Zum Sport. Werder Bremen hat das Achtelfinale der Fußball-Champions League erreicht. Der deutsche Meister gewann beim spanischen Vertreter FC Valencia mit 2:0 und wurde damit Zweiter in der Vorrundengruppe G. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung. Die B167 in Richtung Neuruppin ist nach einem Unfall zwischen Bechlin und Bütow im Moment noch gesperrt. Ansonsten keine Meldung. Gute Fahrt für euch. Machen Sie mal die Tür auf, bitte. Jupp. ein Event. Ein Event, ein Event. Event, das. Umgangssprachlich für kulturelles Ereignis. Und Fritz hat davon gleich einen ganzen Kalender. Der Fritz Eventskalender gewinnt im Advent jeden Tag Tickets für ein Event. Konzerte von den Toten Hosen, Rammstein, Mia, Green Day, The Roots, Scala, Silbermond und den Beastie Boys. Der Fritz Eventskalender. Noch bis zum 24. Dezember und im Radio. Dreiste Musik? Fritz! Doch nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. So good. I wanna hold her, wanna hold her tight. Get teenage kicks right through the night. I'm gonna call her on the telephone. Have her over cause I'm all alone. I need excitement, no, I need it bad. And it's the best I've ever had. I wanna hold her, wanna hold her tight. Get teenage kicks right through. Guten Tag, meine Damen von der Backenzahnabteilung. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Aus, aus, aus! Nee, nicht aus. Jetzt sitzt hier weiter. So, Kinder. Das waren jetzt in die Undertones und Nouvelle Vague. Muss man ja zusammenspielen. Kennt ja mal Kinder mehr der Originale. So. So, dann würde ich mir jetzt mal bitte gerne mal von einem Hörer erklären lassen, was das Thema der heutigen Sendung ist. So, lieber Freund, ich hoffe, du hast aufgepasst. Hallo. Ja. Werben mit Tee. Nee, nicht Werben mit Tee. Klar. Nein. Was sonst? Schöne Werben mit Tee. Schöne Werben mit Tee. Ha! Ist ein Unterschied. Musst du zugeben. Triefen, torkeln, tüfteln. Zum Beispiel titschen. Titschen? Und tatschen. Sag mal, kommst du aus dem Sächsischen? Nein. Sondern? Aus Sachsen-Anhalt, aus Magdeburg. Sachsen-Anhalt gibt's nicht. Klar, das Sachsen-Anhalt. Haben wir schon öfter festgestellt, dass Sachsen-Anhalt nicht existiert. Dass Sachsen-Anhalt vielleicht mal existierte. Aber dass Sachsen-Anhalt heutzutage jegliche Realität abgesprochen werden muss, weil in Medien praktisch überhaupt nicht mehr auftaucht. Doch, für mich gibt's das noch. Nein, ja, für dich. Aber Rundfunk ist ja gewissermaßen eine Anstalt, die zur Objektivität verpflichtet ist. Ich würde dir deinen subjektiven Glauben lassen wollen, aber objektiv muss man feststellen, Sachsen-Anhalt gibt es praktisch nicht mehr. Ditschen! Ditschen wird ja mit D geschrieben. Nee, titschen mit T. Nein. Was eintitscht. Nein, ditschen. Titschen. Ditschen. Mit T, titschen. Nein, wie alt bist du? Du bist PISA-Student. Nee. Tatschen machen wir. Tatschen ist akzeptiert. Tatschen versteht man auch woanders. Dann nehmen wir noch tuschen. Sag mal, du hast es aber schon mit den SCH-Wörtern, wa? Ich weiß schon, warum ich nicht mit SCH angefangen habe. Weil denen alle mal scheißen, scheißen, scheißen sagen würden. Aber touchen finde ich okay. Touchen ist akzeptiert. Triefen, torkeln, tüfteln, nee, touchen. Turteln. Wie Turteltauben. Ach, Turteln ist auch nicht schlecht. Jo. Torkeln war aber auch super, oder? Triefen, torkeln, tüfteln, touchen, turteln. 1, 2, 3, 4, 5 haben wir jetzt. Wobei Tönen fand ich ja auch ganz gut, habe ich jetzt aber aus Bescheidenheit wieder weggestrichen, weil der Vorschlag von mir stammte. Zweifelsohne einer der Besten, aber da von mir stammt, riecht er etwas praktisch nach eigenen Dings da. So. Dann nimmst du noch Tuten. Tuten? Nee, ach Tuten? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Na. Ja, ich habe jetzt einen Lacher erwartet von deiner Seite. Ja, wenigstens so ein so was. Ja, nicht schlecht. So, ja, so ein. Aber der hätte etwas spontaner kommen müssen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Den kann ich ja dann in ganz Sachsen-Anhalt drum erzählen. Sag mal, ich habe jetzt eben nochmal gesagt, du hättest jetzt, wie du hast die Chance gehabt, das zu wiederholen. Du hast sie vertan. Du rettest den Freund nicht mehr. Mhm. Wie war dein Name? Tobias. Ach, Tobias. Mit T. Na, sieht doch wohl so aus. Ja. Ich frage jetzt nicht, von wo aus du anrufst, dann kommst du mir wieder mit deiner Sachsen-Anhalt-Lüge. Aber wie alt bist du denn, Tobias? 18. 18? Da gehst du doch noch zur Schule, oder? Da hast du doch noch dein Turmbeutelchen immer in der Hand, wenn du die Straße lang gehst. Naja, ein halbes Jahr noch, bis Januar. Naja. Und dann? Und dann wirst du von der Schule verwiesen? Nee, dann schreibe ich mein Abitur. Na, dann gehst du immer noch zur Schule, selbst wenn du schreibst. Ja, wenn ich überhaupt habe, ich habe das mündliche Abitur, dann gibt's es 18. März ist dann fertig. Und dann? Dann muss ich Zivildienst machen. Ab 19. März? Nee, ich habe bis 18. März gehe ich zur Schule und ab 4. April mache ich Zivildienst. Ach echt? Ja. Warum geht man denn nicht mehr bis zum Sommer zur Schule, sondern hört schon im März auf? Das ist in Sachsen-Anhalt. So ein, ja nicht. Das nennt sich 12 Kompakt und da machst du 12,5 Jahre. 12 Kontakt? 12 Kompakt. 12 Kompakt? Ja, da machst du 12,5 Jahre. Blödsinn. Ja. Ist auch in 2 Jahren wieder abgeschafft. Ja. Hm. Bist du denn jetzt klug? Du bist ja praktisch Abiturient. Ja. Kann ich jetzt zum Beispiel von vorhin, wo du die Frage hattest mit dem J. Welche mit dem J? Im Lateinischen. Ach so, kannst du Lateinisch? Na, gibt's nicht. Nee, gibt's nicht, ja. Na, sag doch, gibt's nicht. Ja. Gibt ja nicht mal ein K, der Latein hat ja nicht mal ein K. Aber das I ist Ersatz für das J. Genau. Ja. Genau. Der Lateiner würde I-E-N-A-U schreiben. Genau. Ja. Ja. Aber ein K haben die ja auch nicht. Nee, das ist C. Haben die denn ein Z? Nicht mal ein Z haben die. Nee, haben die auch nicht. Siehst du? Wie sagt denn der Lateiner von A bis Z? Aber nicht von Alpha bis Omega, von A in A und O. Sagt der Grieche. Der Lateiner sagt das nicht. Na, was sagt er denn? Von A bis Z. Ich weiß ja nicht, bis wo das geht. Ich glaube, bis... Naja, aber... Bis U, bis V. Na, V oder U? V. Hat der denn ein U? Ja. Echt? U hat er. Ja, gut. Stimmt. Ja. Gaius. Aber in Stein gemeißelt gibt's ein U auch nicht, oder? Weil der runde Bogen unten so schwer ist. Das geht. Nein. Doch. Nein. Klar. Ja, ja, so wie es Sachsen-Anhalt gibt, oder? Das gibt's. Natürlich gibt's das auch, das U, das ist auch eingemeißelt. Lieber Freund. Du, Alter. Du erzählst mir ja schön Quatsch. Kannst du denn Latein? Hast du Latein gehabt? Schon 7 Jahre jetzt. Quittet esti me oder naos et dona ferentes, hä? Wenn du es nochmal langsam sagst? Nee, sag nicht. Quittet est? Quitt? Ja. Ach komm, lass sein. Lass sein, lass sein. Lass sein! Ja. So sieht es aus. Mann, lieber Freund. Naja, aber immerhin. Immerhin hast du, Ditschen habe ich nicht, aber Tatschen und Turteln. Ja, das sind 2 gute. Sag mal, hängt aber, das spricht ja doch ein bisschen von unmittelbarer Erfahrung. Tatschen und Turteln? Ja, na, die habe ich so im Duden gefunden. Ich habe mich noch umgeguckt. Im Duden gefunden? Ich dachte, das wären Erfahrungsverben bei dir. Ja, das außerdem. Naja, das außerdem, das außerdem. Hast du denn schon mal geturtelt? Ja, mit ein paar Tauben. Echt? Hm? Bist du auf der Blindenschule? Nein, im Gymnasium. Ja, warum sollen Blinde nicht ins Gymnasium machen? Mein lieber Freund. Das gibt's nicht. Wieso gibt's das nicht, natürlich? Gymnasium für Blinde. Ja. Naja. Also wenn's was nicht gibt. Und jetzt hör schön zu, wenn's was nicht gibt. Das ist in Sachsen-Anhalt. Ja. Genau. Mhm. So, mein lieber Freund. Ja. Was ist denn jetzt, ja? Na, ich dachte, du wolltest Schluss machen. Weil so, mein lieber Freund, dann mache ich jetzt Schluss. Du hast dich das angehört. Ceterum censeo. Wie? Ceterum censeo. Carthaginem esse delendam. Ceterum censeo geht zum Carthaginem esse delendam. Ja, das musste Kato sagen und nicht mir. So, vielen Dank für deinen Anruf. Sag mal, was man sich hier aber auch bieten lassen muss. Ich geht ja praktisch auf keine Kuhhaut. So, lieber Freund. Guten. Ja. Hier spricht die Waldtelefonzentrale. Aber warum rufen denn hier heute wieder nur so Kerle an, sag mal? Na, dafür kann ich ja nur auch nicht. Naja, aber... Dass der liebe Gott mich zum Mann gemacht hat. Aber... Weil er dich nicht leiden kann. Ach komm, guten Abend. Wieso denn? Jetzt sei doch mal ehrlich, bist du glücklich als Mann? Naja, bist du eben nicht, oder? Wie bitte? Ich weiß nicht, ob ich als Frau glücklicher wäre. Naja, wenigstens wär's auf der richtigen Seite. vielleicht wirklich, ja. Ja, und so ist doch blöde, oder? Naja. Wenn Sie anhalten sehen, dann 102. Quatsch, oh, das darf er jetzt noch ja nicht. Guck mal, ich hab ein schönes Wert für dich. Ja, warten. Transpirieren. Transpirieren? Ja. Na ja. Das ist doch schön. Ja. Wobei die Lateinischen, da hat man es ja immer schwierig, mit lateinischen Worten da bestimmt richtig schöne zu finden, oder? Ja gut, nun habe ich also sagen wir mal jetzt, triefen, torkeln, tüfteln, tatschen, turteln, transpirieren. Naja, dann nehmen wir noch toben dazu. Toben ist eigentlich auch ganz schön. Also toben ist so, weil die Vorstellung ist ganz schön, wa? Das tobt ja auch keiner mehr. Ja, ich habe mal kann man ja überlebt, toben. Zum Beispiel außer Mode gekommene Schimpfworte. Du musst mir schwer. Ich meine, jetzt hatte ich 1,5 Stunden Zeit, darüber nachzudenken. Ach so. Aber außer Mode gekommene Schimpfworte, so spontan. Ja, was man irgendwie nicht mehr, hat man nicht mehr sagt. Hm. Das ist auch schwierig, oder? das ist jetzt so spontan, ist das schwierig, ja. Naja, gut, müssen wir, können wir ja nächste Mal machen. Ja, ja, genau. Ja? Da kann ich ja noch vorhin noch was. Was findest du jetzt aus der Reihe, außer den von dir genannten, am schönsten? Triefen, torkeln, tüfteln, touchen, turteln? Also, erfahrungsgemäß touchen. Sag mal, es geht jetzt nicht um den Inhalt, sondern es geht auch um die reine Wortqualität. Aber du bist schon so ein Toucher? Naja. Aber gerade touchen ist ja so ein Wort, wo man sagt, mache ich selber gerne, aber man kann im Grunde davon ausgehen, dass gewissermaßen das Opfer des Touchens eigentlich das nicht so dufte findet. Das kann man so sagen, ja, ja. Oder? Wobei wir wieder bei dem Frauen. Also gerade touchen ist eben so, also. Wobei wir wieder beim Frauen- und Männerkonflikt werden, ne? Genau. Weil, also Frauen touchen ja nicht. Sondern die sind gleich so zärtlich, meinst du, die streicheln. Ja, ja. Frauen können praktisch ja nicht touchen. Nee, so richtig nicht, ne? Nee, Männer nur, wenn sie in dem... Und dann torkeln sie weg, oder? Nachdem gewissermaßen ihr Touchen in die Grenzen gewiesen wurde. Ja, ja, tobend allerdings. Torkeln sie dann weg. Ja, ja. Sitzen zu Hause und tüfteln an einem Zwischengeschlecht, zwischen Mann und Frau irgendwie. Ja. Was jetzt gewissermaßen so fraulich wie möglich ist, aber cool wie Männer eben. Ja. Hey, aber sowas gibt's ja nicht, oder? Gut, na, ich sehe, wie gesagt, du hast ja den Philosophen zu Recht. Ja, na logisch. Wie war denn dein Name jetzt zum Christoph Beispiel? Christoph bin ich. Christoph? Ja, ja. Na, immerhin mit einem T in der Mitte. Ja, aber wie gesagt, dafür, für meinen Namen kann ich auch sehr wenig. Genauso wie dafür, dass ich ja, den männlichen Geschlecht habe. Stimmt. Was bist denn du vom Beruf? Ich habe mal Sport- und Fitnesskaufmann gelernt. Sport- und Fitnesskaufmann? Ja. Das gibt's, nein. Doch, seit Herbst 2001 gibt's sowas. Seit Herbst 2001 gibt's Fitnesskaufmänner? Mhm. Und Frauen auch. Und Frauen? Mhm. Und was macht man da? Da betreibt man so ein Sonnenstudio oder was? Nee, man verkauft Mitgliedschaften in einem Fitnessstudio. Eieiei, ist aber schon so ein bisschen drückerkolonnenmäßig, oder? Ah, nee, so kann man das ja nicht. Man klingelt und sagt, oh, Sie sehen aber scheiße aus. Kicken Sie doch mal hier so Gürtellinie aufwärts. Gürtellinie ist ja überhaupt gar nicht zu erkennen. Sie müssten mal und so. Nee, eher andersrum. Eher so, ach Mann, ich habe schon 5000 Diäten probiert und ich fühle mich so scheiße, werde ich mal ins Fitnessstudio gehen. Und dann komme ich an und sage, Mensch, du bist ja genau richtig hier. Ach, dann wo? Du wartest am Eingang vom Fitnessstudio oder was? Und zerrst Patienten drin? Naja, gut, nebenbei bin ich noch ein bisschen Trainer. Und wenn ich halt nicht am Eingang stehe und warte, dann trainiere ich halt die Leute. Ach so, und bist du selber so richtig durchtrainiert, dass du schöne Muckis und einen Waschbrettbauch hast? Naja, einen Waschbrettbauch vielleicht, aber so richtig schöne Muckis, naja. Schöne Muckis nicht? Nicht so wirklich. Und liegst du auch manchmal so im Sonnenstudio rum und versuchst schön braun auszusehen im November? Na, was heißt schön braun? Also, ich bin ein recht schwerer Hauttyp, also der komplette Blässe möchte ich mir nicht geben. Ach so, aber dann gehst du schon immer mal so ins Sonnenstudio? So hin und wieder. Hm? Aber man erkennt doch immer die Sonnenstudio-Bräune. Die sieht, finde ich, immer ein bisschen aus wie Schuhcreme, wo ich denke, Fall Mensch, nicht. Wie? In meinem Fall nicht. Bist du sicher? Ja, weil wenn man es unter einmal die Woche macht, dann sieht man es kaum. Gerade wenn man so heller Hauttyp ist, sehe ich. Aber welchen Effekt hat es denn dann? Es ist schön für die Haut, wenn man zum Beispiel diverse Hauterkrankungen hat. Hast du schöne Hauterkrankung? Ich habe keine schöne Hauterkrankung. Ach, schade. Könnte man sich da auch unterhalten. Moment, ich möchte mich nicht über irgendwelche... Wieso denn? Schon was ekelt. Ja, das... Boah, und dann habe ich hier so eine nässende Flechte auf dem Rücken. Oh. Wie war das? Advent, mein suppener Hautausschlag in der Kniekehle brennt? Oh, echt? Mal, ei. Ja, du bist mir denn... Von wem denn? Von Herrn Wosch. Ach, echt? Mhm. Na ja, gut. Ja. Und du bist aber echt so ein... Hahaha. Naja, Entschuldigung. Ja, na, ich frage ja nur. Mensch, kick mal ihn an. Nen Fitnesskaufmann. Nee, aber nebenbei arbeite ich eigentlich ja nicht mehr im Fitnessstudio. Also erstmal bin ich ab 16.12. Zivi. Achso, das hast du nur nebenbei gemacht? Nee, ausgebildet bin ich da worden. Mittlerweile bin ich mit der Ausbildung fertig. Juhu. Ach, kick ihn an, genau. Und jetzt, wollte mich eigentlich die Bundeswehr haben, aber da habe ich gesagt, nee. Ah, nee, ihr habt doch kein Bräunungsstudio da bei euch. Genau, und deshalb bin ich... Und ich will nicht in Unterhose fotografiert werden. Kardiologische Station? Mhm. Ach so, weil du auch so ein herzlicher Typ bist praktisch. Ja, genau. Ja, das ist schön, da bist du quasi unter deinesgleichen. Ganz genau, da denkst du, Mensch, Kinder, ich bin auch irgendwie ein bisschen krank am Herz. Das Einzige, was jetzt nicht insbesondere seit mich die Roswitha verlassen hat. Hey, wie kommst du jetzt auf Roswitha? Na, weiß ich auch nicht. Wie hieß sie denn? Meine Mutter, passt ja. Deine Roswitha ist deine Mutter? Hat dich verlassen? Nee. Hat dich ausgesetzt? Nee, dann hast du ja nochmal Glück gehabt. So, und was jetzt nicht passt von der beruflichen... Vom beruflichen hast du denn Chance, was zu erben mal später von den Eltern? Ach, nicht wirklich. Ach, oh, blöde, oder? Ich meine, wenn, dann muss ich es durch drei teilen. Ja, und dass man immer Eltern hat, wo man nicht erbt, ist auch unpraktisch, oder? Hast du Eltern, wo man was erbt? Nee. Siehst du? Nee, ich meine, einerseits ist ja schön, sind dann relativ normale Menschen. Ja, eben. Aber andererseits, ach Mensch, was würde ich mir den Pirch manchmal als nach Hause wünschen? Oder den Ackermann von der Deutschen Bank oder sowas. Ja, aber auf der anderen Seite... Ach, oder meine, Klaus Esser. Wow, wobei, der sieht ja so scheiße aus. Da möchte man ja dann doch lieber nicht. Ich meine, wenn man seine Eltern nur lieb hat, wenn man was erben kann... Nicht, Daddy, hat ja jetzt alles miteinander zu tun. Geht ja nicht um Liebhaben. Ja, ich weiß nicht. Ich könnte ja meine Eltern lieb haben und trotzdem könnte ich aber Ackermann von der Deutschen Bank praktisch achten und beerben. Ja. Ich würde mir achten und beerben. Mehr kann er nicht verlangen, der feine Herr Ackermann. Scheiß Deutsche Bank, oder? Ja, naja, was soll ich jetzt zur Deutschen Bank sagen? Deutsche Bank, Deutsche Bank. Ja. Na, weiß ich auch nicht. Wo bist du denn? Wo ich bin? In Hennigsdorf, sagt ihr das? Nein, bei der Sparkasse oder bei der Commerzbank oder bei der Dresdner Bank bei oder der Post, bei der BHF Bank? Bei der Postbank? Ja. Ah, echt? Hm? Super. Na, naja, musst du ja auch gehen. Bitte? Bitte? Seit kurzem erst. Ach, warum denn das? Na, weil die Sparkassenleute so unfreundlich sind. Ach so. Finde ich. Na, das stimmt. Na, das kann sein. Na, naja, weiß ich jetzt auch die nicht. Die haben so ein bisschen so selbstverständlich hier drin. Ja. Gerade so im... Ach, und die Postbank ist so richtig, dass sie richtig so fettasig rumschleimen? Ja, so ganz asig nicht, aber die sind halt nicht ganz so eklig wie die Sparkassenmenschen, die sowieso wissen, dass die Kunden da sind. Ah ja. Hm? Ja, die Postbank gibt sich praktisch noch Mühe. Genau. Ah, das ist schön. Ja, natürlich, klar, du bist ja auch aus dem Servicebereich praktisch, du kennst dich ja da aus. Und dann möchte ich, weil ich mir ja Mühe mit den Menschen gebe... Da möchtest du ja auch ordentlich beserviced werden. So sieht's aus. Richtig. Na, ich bin ja auch im Dienstleistungsgewerbe tätig. Ja, nein. Tätig. Tätlich. Ich bin eher tätlich im Dienstleistungsgewerbe. Von daher auch meine überstrahlende Freundlichkeit. Ja, na, eben ist genau deshalb rufe ich an. Genau, oder? Wenn man bei mir weiß, da wird man gut bedient, oder? Ja, das ist, ja. Ach, ich kann, du bist nämlich der einzige Radiomoderator, der es geschafft hat, mich hier im Radio anrufen zu lassen. Echt? Hm? Ja, und ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Und das zum ersten Mal. Ich dachte, Mann, der sieht gut aus, weil trotzdem mit so einem blasser Hauttyp ist, hat er doch eine gesunde Bräune im Gesicht und einen schönen Waschbrettbauch. Ja, eben. Den lasse ich da mal anrufen, dachte ich. Genau so. So sieht das aus. Ja, und das seit 20 Jahren. Na Mensch, Jochen, dann danke ich dir für den... Ich heiße Christoph, dann danke ich dir für deinen Anruf. Alles klar. Tschüss. Ciao, guten Abend. So, jetzt kommt hier, ach echt, die sind so niedlich, glaube ich. Die sind so niedlich, ist Boone Called Frank und die kommen außerdem, glaube ich, aus Fürstenwalde und noch was. Und Templin vielleicht. Aber ich glaube, aus Templin kommt Angela Merkel her, die ja praktisch jetzt nur mit End-80% gewählt wurde. Ach, das Leben ist manchmal so ungerecht. A Spoon Called Frank mit einem Song, kann ich jetzt, ich meine, ist jetzt egal, ob ich jetzt den Namen sage, oder? Aber man kann auch im Internet kicken unter www.spooncalledfrank oder uglydogrecords.de.vu. uglydogrecords.de.vu. A Spoon Called Frank mit Two Spoons Rhyme. Ein Song, der, glaube ich, nicht ganz so Kinderstubenrein ist. Trotzdem hat sich ja tendenziell eher um so Genuschelte, der Englisch handelt, bei A Spoon Called Frank. When I got up, I got to the top. Back all this far, I thought by slipping in my necktie. Said I can't meet this wonderful chick. Can't imagine how she licks my dick. Hopefully I don't have to beard this guy that comes to my club since last July. Hopefully I won't be so shy like I always did since last July. Four lines later and two glasses of gin. Thank you. Sagen, weil es gibt doch auch unpolitische Sendungen. Ja, eben, liebe Eltern. Natürlich, aber auch Sie haben eine politische Funktion. Sie sind zunächst einmal das Deckmäntelchen, das die wahren Absichten, die wahren politischen Absichten verschleiern soll. So, Kinder, das war Spoon Called Frank. Echt total charming, oder? Und die nächsten 5 Minuten hat, ich will jetzt ja nicht nochmal so penetrant hier. Naja, die nächsten 5 Minuten hat jetzt Ketterheinrich zu tun. Ihr wisst ja ein schönes, habe ich eigentlich gesagt, ihr sollt Thomas Bernhard sagen oder Sloterdijk? Naja, ist jetzt egal. Ach, Gerald, mach mal weiter. Mama ist schon ganz gut. Wie gesagt, am Samstag ab 20 Uhr, diesmal ab 20 Uhr, ab 20 Uhr am Samstag in der Volksbühne Videoschnipselvortrag plus Konzert vom neuen Humpe-Projekt Ich plus Ich. Anlässlich des 5-jährigen Bestehens des von euch heißgeliebten ZDF-Theaterkanals und der Kollege Kötter-Heinrich schmeißt da, also Icke, aber gewissermaßen bediene mich des Werkzeuges Gerald Kötter-Heinrich, schmeiße 10-mal eine Freikarte hier und das Volk. Das heißt, die Leitungen sind jetzt blockiert. Ich kann ja vorsichtig mal die Telefonnummer ansagen. Könnt ihr euch ja mal Mühe geben? Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, haben wir Zeit, noch ein bisschen schön so Musik zu hören, dachte ich. Oder noch mal etwas ein Stück Mühe länger ist Chico Buarque hört. Sauber, präzise zu. Wunderbare Musik. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse mar. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Atrapalhando o tráfego. Amor daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos lotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Deu no patamar quatro paredes plácidas. Sentou pra descansar como se fosse um pássaro. E flutuou no ar como se fosse um príncipe. E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. Pra comer, por esse chão pra dormir, a certidão pra nascer, a concessão pra sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir. Pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Kollege Kötter Heinrich ist noch mit der Verlosung beschäftigt. Samstag 20 Uhr Videoschlüsselvortrag. Das heißt. Doch nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Genau. The secret word for tonight is Ring of Fire. Let me try and explain this to you, folks. This afternoon at the hotel, I was introduced for the first time to Johnny Cash. Woo! And Johnny was going to come to the concert tonight. And he was going to sing with us. Unfortunately, his wife got sick, so he can't come tonight. But This afternoon, we actually learned how to play a reggae version of Ring of Fire. And we've been trying to decide whether or not we ought to play it, even if Johnny's not gonna sing it. Now, maybe you can help us decide. How many people would like to hear Ring of Fire if Johnny is not going to sing it? How many people don't want to hear Ring of Fire? I think most people want to hear Ring of Fire. Okay, here it comes, folks. So, okay, die Karten sind weg, aber das haben wir uns noch an hier. Love is a burning thing. That's right. And it needs a fiery ring. It's a fiery ring. I was captured by pure desire. That's right. I fell into a ring of fire. Ow, ow, ow. It's the same verse again. It's one way of learning English. I was captured by pure desire. Pure desire. I fell into that burning ring of fire. Das ist der Sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Rebiata, die Kinder, die Karten sind weg. Wir können jetzt hier schön Sendung weitermachen und weiter hier Dings sammeln. Schöne Verben, die mit T beginnen. Eigentlich soll es ja eine Top-Ten-Liste sein, man muss im Grunde eine Abstimmung machen, aber inzwischen haben wir ja erst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Transpirieren gefällt mir nicht. Schwupp, 6. 6 Verben zusammen. Triefen, torkeln, tüfteln, touchen, turteln, toben. Wer jetzt denkt, boah, schöne Worte, aber es gibt noch schönere Worte. Wenn das von euch jemand denken sollte, dann, aber nur dann, müsst ihr hier die Nummer anrufen. Wo ist sie? Hier ist die Nummer. Das ist praktisch, ja, naja, aber trotzdem, besser nochmal für Newcomer, Neueinsteiger. Sollen die nochmal, piep, piep, piep, besetzt? Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. I went down, down, down. And oh Mann, ich bin ja nicht alleine. Hallo, wer ist denn da? Ich. Mensch, ich, weiblich. Richtig, und ohne Tee, Sabine. Sabine, aber ja. Komplett teelos. Genau. Teeless. So, hast du gemerkt, mein Englisch? Ein bisschen Pidgin-Englisch. Ist es denn die Possibility? Das ist die Possibility hier. Gut, dann bin ich durch, dann sage ich dir ein schickes Wort mit T. Bist du dir sicher, dass es schick ist? Sabine, wie alt bist du denn? Was bist du vom Beruf? Ich finde, Beruf ist immer viel interessanter als alles andere. Oh, such dir was aus. Ja, was soll ich mir jetzt aussuchen? Aber MTA, so MTA. Wirtschaftskaufmann. Wirtschaftskaufmann. Genau. Ach, da hat's wohl zum Fitnesskauffrau nicht erreicht. Nee, das gab's ja da noch nicht. Wie du schon an der Bezeichnung Kaufmann hörst. Genau. Wieder mal so eine Zonenmotte. Unglücklich ruft sie an. Genau. Ist ein Kaufmann. Westen, sie sehen aber gar nicht aus wie ein Kaufmann. Nee. Nee? Hast du denn immer deinen Kaufmannsladen dabei? Mhm, auch Ladentechnisch. Was verkaufmannst du denn jetzt immer, wenn du jetzt schön immer noch tätig bist? Leiharbeiter. Du verkaufst Leiharbeiter? Du bist praktisch eine moderne Sklavenhändlerin? So ähnlich. Ach, das ist ja toll. Mhm. Wie viel verdient denn der Leiharbeiter und wie viel verdient die Leiharbeiterfirma am Leiharbeiter pro Stunde? Müssen wir von der anderen Seite aufzäumen. Wie denn von der anderen Seite? Also ich versklav die nicht, sondern ich miete Sklaven. Du mietest die? Genau. Ach, du mietest die? Mhm. Mitunter. Wofür denn? Was müssen die denn dann machen bei dir? Hofwegen, Hecken schneiden, Fenster putzen. Echt? Achso, was brauche ich ja auch. Ja, genau. Genau. Können die auch CDs sortieren? Was können die? CDs sortieren? CDs sortieren. Hast du Leiharbeiter, die CDs sortieren können? Gibt's bestimmt auch. Echt? Was kostet ein Leiharbeiter, der CDs sortieren kann? 3,50? 3,50? Ja. Die Stunde? Na, komm ich doch glatt freiwillig. Ach du Scheiße, echt? 3,50 die Stunde? Mhm. Hast du CD-Sammlung zu sortieren? Ja, na logisch. Aber dafür hebt man doch nicht mal einen Hintern für 3,50 die Stunde. Ja, oder täusche ich mich ehrlich? Ich bin eine Praktikantin. Ach, das ist dann so als Praktikum. Eieiei, ist die Welt ungerecht, oder? Hey, so? Sie wollen doch mal ins Musikbusiness, vielleicht könnten Sie erstmal die CDs sortieren. CDs zu sortieren, oder ach, nicht? Ach du Scheiße, ehrlich? Na, eieiei, nee, dann lebe ich ja doch lieber in einer unaufgeräumten Wohnung. Ich meine, mehr als 3,50 wäre mir zu viel, nein, aber 3,50 ist mir zu wenig. 57 und komm selber. Naja, 57 will ich gerne bezahlen, aber 3,50 finde ich also ausbeuterisch. 5 Euro? Na, alles, was über 3,50 ist, ist mir zu teuer und alles, was unter 3,50 ist, ist mir zu ausbeuterisch. 3,50 ist auch ausbeuterisch. 3,50 nee. Und Essen? Mensch, jetzt hör doch mal auf. Ah, oh, jetzt tritt mir schon wieder der Angstschweiß auf die Stirn. Nun hör mal auf. Triefen, talken, tüffeln, tutscheln, tatschen, tautoben. Zu tottern. Tottern? Tottern? Genau. Tottern. Was ist denn aber tottern? Ist so ein Zwischending aus Barmen und Brubbeln, also von Brabbeln und Barmen und schon so ein bisschen ins Meckern. So, pass mal auf, ich habe jetzt hier nämlich das deutsche Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm. Ich glaube, da brauchst du ein schlesisches Wörterbuch. Ich weiß nicht, ob das drinne steht. Jetzt will ich mal gucken, ob tottern da drinne steht. Wenn es nicht drinne steht. Dann musst du dir ein schlesisches Wörterbuch da kann besorgen. Wieso, bist du Schlesierin? Bist du so Sudeten-Dingsvertriebene? Nein, bist ich du auch, nicht so bist alt du in so einem vertriebenen Verein organisiert und ziehst dann immer deine alte schlesische Tracht an? Nee. Nee? Aber Family. Deine Family? Die haben da noch ihre schlesischen Trachten zu Hause und üben die alten Bräuche? Na, so ähnlich. Und Omi spricht doch wieder mal Schlesisch? Na, so Sachen wie Feudel oder Tottern oder... Feudel kenne ich auch, aber Tottern... Tut mir leid. Tottern taucht nicht auf. Gibt's nicht. Nee, da gibt's nur Totz, gibt's bei Grimm. Totze. Grimm kommt ja auch nicht aus Schlesien, Mensch. Totzen. Aber damals gehörte Schlesien noch zum Einzugsbereich des deutschen Wörterbuches. Hör auf rumzutottern. Nein, Totzen. Jetzt gucke ich mal nach, was Totzen heißt. Totzbär. Einen Totzbär gibt's. Ist der tatschende Bär. Mhm. Aber Totzen? Totzen siehe Dutzeln. Dutzel siehe Dutzen. Mein lieber Scholli. Ja, dann schon wieder sächsisch. Sabine. Hast du die praktisch richtig so im Regal, die Leiharbeiter bei dir? Jetzt kommen wir vom Thema ab. Naja, aber trotzdem ist doch interessant. Moderne Sklaverei. Sind die auch schwarz? Kommen die immer mit so Schiffen über den Ozean? Nee. Nee. Mensch, Meier. Und das ist aber so eine Firma, die Leiharbeiter verleiht. Und dann ruft man da an? Praktisch wie so Tusma. Und ja, sag richtig, man braucht genau. Jemanden, Tusma außer an Weihnachten. Der mir die Hecke schneidet. Und der landet dann bei dir auf dem Telefon? So und du sagst, hier ist Sabine von der Sklavenhalterzentrale, was suchen Sie denn? Und dann sagt man braucht jemanden, der so... Und dann ja, da kenne ich doch den Manfred. Genau. Und dann rufst du Manfred an? Mhm. Und dann geht er da hin und kriegt 3,50 die Stunde. Na, für CD sortieren zum Beispiel, genau. Das ist doch immer noch besser als ein Eurojob, oder? Na, aber Eurojob gibt es ja zur Sozialhilfe dazu, oder? Gibt es die 3,50 auch zur Sozialhilfe dazu? Ja, gibt es die auch dazu. Ach so. Ach, dann ist ja besser. Ja. Ist doch dann schon eine 250-prozentige Steigerung. Oh, das ist ja nicht schlecht. Na, sag ich doch. Also, wenn du Tottern nicht willst, habe ich noch zwei andere T-Wörter. Und wenn ich jetzt meine CDs selber sortieren würde? Würdest du kein Geld dafür kriegen. Na, aber wenn ich dich vorher anrufe und dann sage, da mach ich, dann hätte ich doch praktisch, dann würde ich ja in deinem Namen meine CDs, dann würde ich ja 3,50 von dir kriegen müssen. Mhm, pro Stunde. Kommt drauf an, wie hoch dein erstes Einkommen ist. Wieso denn das? Weil du sonst nicht dazu verdienen darfst. Na, aber an Tagen, wo ich nichts zu tun habe, da habe ich ja kein Einkommen. Dann bräuchtest du eine schriftliche Bestätigung von deinem Chef. Dass ich Tage gibt, wo ich nichts mache. Tage gibt, wo du nichts machst, richtig. Na, die könnte ich mir besorgen. Dann würde ich bei dir anrufen, dann würde ich meine CDs sortieren. Und dann kriege ich von dir 3,50 € pro Stunde. Das geht nicht, das dauert eine Weile. Die schreibe ich dann bei dem ein, für den du sie sortiert hast. Ach, bei mir? Naja, in diesem Falle dann ja. Es sei denn, du bist eine gespaltene Persönlichkeit. Bin ich. Dann kannst du das transferieren von einem Konto aufs andere. Ach, dann würde ich praktisch 3,50 pro Stunde verdienen und 3,50 pro Stunde zahlen müssen. Hätte aber hinterher ein aufgeräumtes Regal. Mhm. Für Nulle wer? Genau. Ist doch super! Aha. Das ist ja eine Spitzenidee. Warum machen das andere nicht genauso wie Icke? Weil sich jetzt noch nicht rumgesprochen hat. Stimmt, weil sich noch nicht rumgesprochen hat. Ach na, das ist ja nicht schlecht. Ach, guck mal an, wie halt wieder eine schöne Geschäftsidee geboren. Aha, wenn viele so im Dunkeln tappen, würde ich doch tippen, das kann man noch toppen, oder? Sag mal, du hast ja aber auch richtig Gedanken gemacht. Aber hat ja lange noch Zeit. Könntest du denn, wenn ich jetzt bei dir einen bestellen würde, der schöne Teeverben raussucht, dann hättest du da auch jemanden? Aber ja. Aber der würde dann 3,50 von dir pro Stunde kriegen. Na, mehr als eine Stunde braucht er doch nicht mal. Und aber wie viel müsste ich denn da bei dir bezahlen? Mehr als 3,50. Ob er nur ein paar schöne Teeverben raussucht oder ob er noch welche raussucht, die sich reimen oder welche, die so wie Tappen, Tippen, Toppen sind oder Tappen, Tippen, Toppen, genau. Tuscheln und wenn man es dann intensiv betreibt, Tratschen. Ach so, in der Preislage. Ja, das würde dann mehr kosten. Oh, jetzt bist du aufs Telefon gefallen. Mhm. Sabine, pass bloß auf. Ich bin noch da. Ach, da bin ich aber beruhigt. So. Sklavenkauffrau. Ja, Sabine. Mir fällt jetzt nichts zum Sagen ein. Nicht? Nee. Dann schreib Tottern auf die Liste. Tottern? Nee, fällt mir nicht, taucht bei Grimm nicht auf. Was ist denn Tottern? Hab ich doch schon gesagt, was die alten Männer immer so machen. Wenn sie rumtottern. Rumtappern. Nee, ist tappern dann so, ist wieder was anderes. So laufen. Tappern ist tappern. Ja, wenn sie so zum Bett sich schleichen. Und wenn sie dann aufstehen und auf die Welt schimpfen, dann tottern sie. Echt? Na, aber. Ich schreibe jetzt mal Tappern auf. Tappern gefällt mir gut. Soll ich Tottern auch aufschreiben? Jo. Wollen wir jemand anders entscheiden lassen? Jo. Echt? Hm? Na, du bist ja wohl leichtsinnig. Wieso? Naja, wer weiß, was der sagt. Hallo, wer bist du? Vielleicht ist er 16. Hallo, wer bist denn du, anderer? Dann haben wir natürlich Thomas. Die Karte. Wer bist du? Thomas! Ja. Jetzt denken die sich schon Vornamen mit T aus. Nee. Wieder kein Verb. Und wie alt bist du? 13. 20. 20? Ja. Thomas, wie fällt dir denn Tottern? Tottern du musst jetzt nicht. Der ist garantiert 16. Ja, sicher. Ja? Nee, der ist 20. Der 20 hätte das schon mal gehört. 20. Nee. Aber ich hab Tottern auch noch nicht gehört. Und ich bin schon auch, ich werd auch 20 bald. Aus wie 15. Aber Tappern nehmen wir. Tappern? Tappers. Na wenn, dann Tapern. Heißt es Tapern? Heißt es nicht Tappern? Kick mal nach in deinem Grimm. Und wenn es nicht drin steht, dann gilt Toppen und Tappern und Tappern. Kick mal Tappern und Tapern. Kick überbildet nach, so. So suchen, das dauert. Weil der Grimm ist so viel, der hat ja eigentlich 33 Bände als Buch. 33 dicke Bücher. Das ist schön, oder? So ein Wort für Tappern! Mit Doppel-P! Was heißt das? Naja, so schwerfällig rumlatschen. Die Alten so, wenn sie den Stock verlegt haben. Aha. Tappern. Langsam und unbehilflich sein. Unbewatt? Unbehilflich. Unbehilflich, tatsächlich? Ja. Mhm. Tappern. Zu tappern, Vergleiche tappeln, schweizerisch teppern. Deppern, langsam reden oder arbeiten, heißt es da. Mhm. Aber ihr kommt auch aus dem Schlesischen. Langsam und unbehilflich sein. Tappern. Mhm. Na, dann nehmen wir den. Dann nehmen wir das. Nehmen wir Tappern, oder? Jo. Super. Ach, und Tappert. Tappert ist doch der Dings, war vom Fernsehen. Ein plump auftretender, ungeschickter Mensch ist Tappert. Steht hier. Soll ich mir jetzt bei Kuttner nachkicken? Kick lieber nicht nach. Wer weiß, denn die Grimms, die sind so eine verlogene Brüderbande. Da muss man aufpassen. Sabine! Ja? Ich kick gleich mal bei Kötter Heinrich nach. Der steht, sitzt draußen und lacht. Sag mal, das ist unvorstellbar. Wo kommt denn der her? Der kommt auch praktisch irgendwo aus dem Schlesischen oder Danziger Korridor oder irgendwas. Der kommt, glaube ich, da, wo es so flach ist im Westen. Irgendwo so ein bisschen im Norden, aber für Wasser hat es nicht gereicht, oder? Gerald! Für Wasser hat es nicht gereicht, genau. So ein bisschen kannst du praktisch bis zum Horizont. Also die haben überhaupt ja keine Gegend, ja keine oder nur Gegend, aber keine Landschaft. Oder? Man kickt aus dem Fenster überall Gegend, nach allen Seiten Gegend, aber sonst nichts. Haben wir schon Totzen nachgeguckt? Totzen? Jo. Mit T oder mit K? Mit T. Sag mal, ihr, euch lässt sich ja auch schnell einen Lacher entlocken, insbesondere dem 20-jährigen Bürschlein. Ja, ich habe aber auch noch ein paar Wörter. Ein paar gleich? Ja. Jetzt wollen wir nicht übertreiben. Totzen. Ja, ja. Ich kick mal, muss mal gerade bei Totzen kicken. Totzen. Was hast du denn für ein Wort? Aber Sabine, die passt auf du. Die ist auf der Lauer. Da musst du aufpassen. Tyrannisieren. Totzen gibt's. Ha, Bingo. Was heißt denn das? Gleich nach oben setzen. Erstmal sagen wir, Totzen heißt Totzbär. Totzel, Totzen. Ach, da muss man Dutzeln gucken. Und dann wird's schweinisch. Echt? Wirklich? Nicht. Wieso wirst du das nicht? Du bist aus Schlesien. Jetzt guck ich mal bei Dutzel. Komm, ich bin ja auch ein bisschen blöd vor. Ja, schon mal aus Berlin, das hatten wir ja schon hier so eine Worte. Ja. Die kommt aus Schlesien. Hast du schon mal eine schlesische Freundin gehabt? Nee. Da musst du aufpassen. Was sind denn so schlesische Gerichte? Ist Königsberger Klopse? Nee, soll ich dir mal was ganz Ekliges sagen? Ja, so Kuttelnsuppe. Schlesisches Himmelreich. Ach, das ja stimmt. Was ist denn das? Ist auch... Ja, sag mal, was ja, ist denn so das? So mit Knacker und weiße Soße und dann schwimmen da noch Rosinen drin rum. Zum Abgewöhnen. Knacker? Was, wie eine weiße Soße? Und ja, Rosinen? Ja, da sind so Kartoffeln, da kommt so eine weiße Soße wie vom Kassler, aber da schwimmt kein Kassler drin, sondern Knacker und dazu dann so. Noch richtig fette Rosinen. Ach, Schlesien sind ja die Weber. Ist ja Weber, ist ja die Weber. Kannst du Schlesisch? Kannst du ein schlesisches Liedchen singen? Nichevo. Was? Nichevo ist Russisch und heißt nichts. Da hätte so Njet sagen können, hätte auch gereicht. Njet, Dutzen. Ist stoßen, aneinander stoßen. Zum Beispiel Gläser. Na, das ist ja aufregend. Tutzen. Was hast du gesagt? Tutzeln? Was war das für ein Wort? Totzen. Totzen? Totzen kam dann Deutzeln, oder? Und was heißt denn bei Totzen? Was heißt denn jetzt zu Totzen angeblich? Na, du hast doch den Grimm vor der Nase. Naja, Grimm heißt aneinander stoßen. Aneinander stoßen. Naja, siehst du, aneinander stoßen. Naja, und? Ist doch kein tolles Wort. Das klingt tolles Wort. Zum Scherz mit dem Kopf, mit seinem Kopf an den Kopf eines anderen. Dutz, wenn er mit der Stirn dich anditscht, so wie es die Eskimos mit der Nase machen, so hauen sich manche Leute die Stirn aneinander zur Begrüßung. Macht ihr da in Schlesien bei euch? Nee, das mein lieber Scholli, ihr Lichtenberger Schleser stoßt immer mit dem Kopf aneinander? Genau, deswegen haben manche Leute so ein Horn vorne dran. Ja. Deswegen sind die manche Leute auch nicht ganz so helle, oder? Mhm. Vom jungen Mann anhören und dann muss man hier aber auch, jetzt kommt nämlich Kötter Heinrich, sitzt schon wieder, er hat schon wieder brandneue Nachrichten da draußen. Junger Mann! Ja, also zu diesem Sachsen, der da Ditschen eingebracht hat, ja. Da habe ich ein anderes Wort, tunken eventuell. Naja, das bedeutet ungefähr dasselbe. Ja, naja, ist mit T. Ja, aber tunken ist ein schönes Wort. Naja, weiß ich auch nicht, aber... Dann eher tanken, oder? So rumtunken. Sag mal, du hast das aber auch mit der Vokalverschiebung, oder? Tippen, tappen, toppen. Tunken, tanken, tinken. Tonken, tunken, tanken, tinken. So weiter, hast du noch eins? Zu talken, vielleicht auch noch taumeln. Ja, ich suche da nicht andere Wörter, okay, sondern ich suche einfach an sich Wort. Schöne neue Worte. Tricksen. Tricksen ist auch nicht schlecht. Tyrannisieren. Das hatten wir schon, war mir jetzt zu lateinisch. Dann nimm terrorisieren. Nehmen wir auch nicht. Tricksen. Was? Testen? Ja. Boah. Ist doch nicht schön. Testen ist doch nicht schön. Na okay. Dann oder? Tricksen. Sabine, kannst du dir jetzt einen Mann vorstellen, der jetzt so bei so gedämpftem Kerzenlicht und einem Gläschen Rotwein testen? Lass mal was Neues sagt, testen. Nee, oder? Was sagt der da? Testen. Test? Testen. Naja, man denkt sofort Pest oder irgendwas, oder? Also beim Gläschen Rotwein. Jetzt aber raus, Hände waschen. Trauen einfallen in dreifacher Bedeutung. Trauen? Trauen im Sinne von vermählen. Oh ja, trauen ist auch ein fieses Wort. Trauen im Sinne von sich trauen oder trauen. Kannst du dem trauen oder machst du dich wieder an? Oder trauern. Nee, trauen ist gut, weil es so schön doppeldeutig ist. Ist dreifach. Genau, Frauen trauen. Genau. Ah, oh, siehst du, da hört ich schon wieder ganz im Weiß mit deinem Blut. Sag mal, wenn ich singe! Nee, das trau ich mir nicht. Das traust du mir, was traust du dir nicht? Also siehst du in meinen schönsten Träumen aus. So, ja, Frage jetzt. Zu deiner Pisa-Erklärung. Zu meiner Pisa. Ja, was denn? Na, du meintest vorhin, seit 1000 Jahren ist es bekannt, die Stadt in Italien. Ja. Aber das hat dann mit der Studie überhaupt nichts zu tun. Nee, hat überhaupt ja nichts mit der Studie zu tun. Ich habe dich nur gefragt, was Pisa ist. Naja, aber dann fragst du ihn doch über die Stadt und nicht über die Studie. Nein. Ja, ich habe ja noch viel komplizierter gefragt, wofür er Pisa eigentlich fragen, bekannt ist. Was Harz ist und dann Harz 4 ist. Doch naja, aber man wird doch wohl noch an Nadelbäume denken können dürfen dabei. Bei Harz. Ich lass mir doch meine Worte nicht klauen. Von Politikern, die feinen Herren Politiker, die sind alle doof, wie Helge Schneider sind. Kinder, ich danke euch für euren Anruf. Aber bitteschön. Tschüssikowski. Bis Samstag. Ciao. Ciao. Jonathan Richman und die Modern Lovers mit Pablo Picasso, der nämlich kein Asshole war. Pick up girls and get called asshole. This never happened to Pablo Picasso. He could walk down your street and girls could not resist the stare. And so Pablo Picasso was never called an asshole. Picasso never got called an asshole, not like you. All right. Well, he was only 5'3", but girls could not resist the stare. Pablo Picasso never got called an asshole, not in New York. Bell-bottom bummer or asshole. story of Pablo Picasso. He could walk down the street and girls could not resist the stare. Pablo Picasso was never called an asshole. All right, this is it. Well, some people try to pick up girls and they get called an asshole. This never happened to Pablo Picasso. He could walk down your street and girls could not resist the stare. And so Pablo Picasso was never called. Ah, die armen Nachrichtenfreaks unter euch, oder? Wenn Fritz in Falkensee, dann 102,6. Fritz Info. 0.38 Uhr, das Wetter. Nachts gibt's Nieselregen bei Werten zwischen 5 und 2 Grad. Auch morgen ist es meist stark bewölkt. Es bleibt aber trocken, die Temperaturen steigen auf 6 bis 9 Grad. Und jetzt die Meldung mit Gerhard Kötter-Heinrich. Der ukrainische Regierungschef Janukowitsch ist von seinem Amt beurlaubt worden. Sein Stellvertreter Assarow wird vorübergehend die Amtsgeschäfte übernehmen. Offiziell begründet wurde die Beurlaubung mit dem Hinweis, Janukowitsch brauche jetzt Zeit für den Wahlkampf. Die CDU hat auf ihrem Parteitag in Düsseldorf den Kurs bis zur nächsten Bundestagswahl im Jahr 2006 abgesteckt. Zum Abschluss des Treffens beschlossen die Delegierten, den Kündigungsschutz zu lockern. Außerdem will die CDU ihre Ausländerpolitik verschärfen. Die Ergebnisse der aktuellen PISA-Studie haben zu einer neuen Diskussion über das Schulsystem in Deutschland geführt. Bundesbildungsministerin Buhlmann sprach sich für radikale Änderungen aus. Sie will erreichen, dass die Schüler künftig länger gemeinsam unterrichtet werden. Für die Hauptschulen sieht Buhlmann keine Zukunft. Italien liefert einen mutmaßlichen Terroristen an Spanien aus. Er soll für die Anschläge vom 11. März in Madrid verantwortlich sein, bei denen 191 Menschen getötet wurden. Der Mann trägt den Decknamen Mohammed der Ägypter. Seine offizielle Staatsangehörigkeit ist nicht bekannt. Zum Sport. Werder Bremen hat das Achtelfinale der Fußball Champions League erreicht. Der deutsche Meister gewann beim FC Valencia mit 2:0 und wurde damit Zweiter in der Vorrundengrunde G. So, und dann habe ich noch eine Verkehrsmeldung, die ich hiermit vermelde, beziehungsweise vielleicht auch leicht tirillierend. Das ist schön, Gerald. Die wäre schön, wenn du uns jetzt mal langsam zu Gehör brächtest, bevor die Sendung hier zu Ende ist. Die B167 in Richtung Neuruppin ist nach einem Unfall zwischen Bechlin und Bütow im Moment noch gesperrt. Ansonsten keine aktuelle Meldung. Gute Fahrt. Vielen Dank. Ich habe gesagt, tirillieren fand ich ein schönes Verb übrigens. Kick an, hab ich wieder ja nicht mitgekriegt. Ja, schade. Fritz Witz präsentiert die international erfolgreichste deutsche Band aller Zeiten. Rammstein. Rammstein. Am 16., 17. und 18. Dezember im Velodrom Berlin. Alles ausverkauft. Aber Fritz hat noch Karten. Haben wollen? Einfach gut Fritz hören. Rammstein live in Berlin. Und im Radio? Dreiste Musik. There was a knight and a lady bride, and three little babes had she. She sent them away to a far country to learn. Kurt. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, viel Zeit haben wir nämlich nicht mehr. Vor allen Dingen müssen wir das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters anhören. Ihr wisst ja, ihr müsst doch erfahren, was rauskommt, wenn ihr beim halbautomatischen Anrufbeantworter bei dieser Telefonnummer, die ich euch jetzt auch empfehlen würde, anruft. Wenn der halbautomatische Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Genau, dann kommt ungefähr, da könnt ihr anrufen, sagen, was ihr wollt, dann kommt ungefähr so was raus hier. Lieber Gerold, ach Quatsch, Kuttner, wie heißt denn du mit Vornamen? Ach ja, ich bin so enttäuscht, du glaubst gar nicht, wie enttäuscht ich bin. Ich versuch's schon seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, bei meinem Vater ein Argument zu sammeln, bei dir länger anrufen zu dürfen. Und heute hat er mir gestattet, bis 11 zu telefonieren. Daraus wird nichts, weil du nur mit diesem, naja, untalentierten Gerald Kritter-Heinrich kommunizierst oder beschissene Lieder abspielst, die ich bei jedem Italiener hören kann. Aber da kriege ich wenigstens eine Pizza. Ich hoffe auf Besserung. Bitte. Meinen Namen sage ich nicht. Ich habe Angst vor dem brutalen 16-jährigen Hörerschaft. Also, mach's gut und das schaffst du. Ciao. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Piep. Guten Abend, ich bin's Wolle Kuttner. Ich sag mal, ich habe heute gerade was gelesen, beziehungsweise das ist mir schon in der letzten Zeit aufgefallen. Moment, jetzt fang nochmal an. Ich habe heute gerade gelesen, dass Viva pleite ist. Der Musiksender Viva ist pleite. Die stehen kurz vor der Insolvenz. Gut, Kuttner, ich klicke jetzt auf. Ich bin entsetzt, dass ich zum Beispiel die Musiksender, du hast recht, was heute gesendet wird in den Musiksendern, ist ja wirklich nur noch Nudel-Nudel-Nudel-Musik. Und vor allem diese Klingeltöne. Also wirklich, jetzt verstehe ich auch, dass die Kiddies heute auch schon, die sind nicht auf LSD, die hören zu viel Klingeltöne, das ist es nämlich. Ich habe nämlich immer gedacht, dass die Jugend steht auf Drogen, haben die so viel noch Ecstasy gefressen und ein LSD hinterher geschmissen und ein Wodka hinterher geschmissen. Nee, das sind die verdammten Klingeltöne. Gut, das wollte ich nur mitteilen. Ich habe mir einen neuen CD-Brenner besorgt. Ich klicke jetzt auf Tschüss, Kunden, alles Gute, ciao. Ja, hallo, Wolle. Ich habe ja nun gehört, was du da letztens auf den Anrufbeantworter aufgesprochen hast. Da muss ich unbedingt etwas zu bemerken. Natürlich ist es eine gute Idee, sich mal Gedanken zu machen über eventuelle Vorbilder. Aber warum hast du nicht das schlichte und einfache Wort Vorbild gebraucht? Das Wort Idol hat einen sehr schlechten Ruf. Das bedeutet unter anderem, dass Götzenbild. Aber ich möchte doch zunächst mal den Publizisten Sebastian Hassler zitieren. Der hat ausgerechnet Walter Ulbricht vorgeschlagen. Damit hättest du ein bisschen provozieren können. Und zu allem Überfluss hat Willy Brandt noch während des Indochina-Krieges, als die GIs solche Verbrechen wie in Mülei zeitweilig jeden Tag begangen haben, da hat er gesagt, in Vietnam wird auch unsere Freiheit verteidigt. Ja, hallo, Konfuzius hier. Also ich würde erstmal sagen, ja, ich habe den Zusammenschnitt soweit fertig. Mir fehlt nur noch ein bisschen der Schluss und dann schicke ich es dir auch sofort, Kuttner. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich lege einfach auf jetzt. Also Menschen, die Geld haben, die sind trotzdem nicht glücklich, so, überhaupt gar nicht. So, aber die Menschen, die arm sind, sind auch nicht glücklich, so, was sagst du jetzt dazu? Ja, netter Versuch, aber der Piep ist echt furchtbar. Abschaffen diesen Piep. Votum dafür, Aufforderung gegen diesen furchtbaren Piep. Ja, I hate it. Papa la pap! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Im neuen Haus ist alles beim Alten. Ein Umstand, dafür Möbel zu rücken. Das gibt nur Falten. So groß hier, gibt doch nur Lücken. Napoleon, sein Arm, im Rock haltend, wartend auf die Mücken. Ich liebe euch doch, noch nicht gesehen, das neue Walten. Ertrage ich die neuen Schrecken? Doch gab mir und nahm mir das Leben die Tücken. Wären's nur die Türken. So, Kinder! Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Dauert nicht lange. So, die Sendung ist im Grunde fast schon zu Ende. Was haben wir hier zusammengetragen an schönen T-Worten? Triefen, torkeln, tüfteln, touchen, turteln, toben, tappen, tappern, trauen. Was war das jetzt hier? Kann ich trinken? Kann ich jetzt nicht mehr lesen. Was kann man noch machen? Die Leitungen sind voll. Vielleicht, dass ihr jetzt mal einfach eben schnell durchlaufen. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, richtig ein bisschen, habe ich jetzt hier so eine Schnelldurchlaufsmusik, da irgendwas zum drunterlegen? Nee, scheiße. Ah, ist das ein Ärger. Naja, jedenfalls, Schnelldurchlauf. Jeder kann jetzt mal ganz ruckzuck, die schönen T-Worte, die er sich vom Munde abgespart hat, hier nochmal zum Besten geben. Los geht's, hallo? Hallo, taumeln, tieffliegen. Tieffliegen geht nicht. Sag mal einen Satz mit tieffliegen. Nimmt man sofort auseinander. Er fliegt tief. Ja. Genau, ist nicht schön. Okay, vielen Dank. So, hallo? Ja, tuckern. Tuckern ist Usubi. Weiter, schnell. Tonsteine scherben, aber ist ja kein Verb. Stimmt. Hallo? Hi, Kuttner. Hi. Hier, Emma. Ne? Emma. Ja. Ja. Oder soll ich zu dir sagen, Maxim? Wieso, Maxim? Nein, das war's jetzt. Also, ich hab nur gerade dein Buch. Von ach so, 95. Ach Gott, ja. Ja, jetzt, ja. Oder Bernd oder Rolf. Genau. Nee, mein Lieber, trösten. Auch ein schöner Tag. Trösten. Emma. Du, und ja. Ich komme am Samstag, ich habe schon wieder... Spitze! Ja! Ich habe einen Draht zu dir, merkst du? Super, ja. Unsere Seelen schwingen in derselben Frequenz. Ja, Emma, okay, vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao. Hallo? Jo, hallo, Kutter. Ja, jetzt schnell ein schönes Wort mit T. Tollwüten. Was? Tollwüten. Dann nimmt man ja auch auseinander. Ach, Quatsch. Na, mach doch mal einen Satz draus. Ich werde gleich tollwüten. Hallo? Hallo, Kutter. Ja. Mann, entweder träumen oder transformieren. Oh, super Kombination. Hallo? Der Jan ist dran. Grüß dich. Jan, hallo. Hallo. Jetzt ja, schnell durchlaufen. Wir müssen jetzt ruckzuck machen. Entschuldigung. Also, dann zum Beispiel, Trampeln haben wir natürlich schon gehabt, aber Trotten. Trotten? Wenn wieder trottet, dann trottet der Trott nicht mehr. Was nochmal? Schaue dir an, wie der Trott trottet, dann trottet der Trott nicht mehr. Wieso? Stimmt das? Ja, stimmt. Nee, das ist ein Bild von mir, was ich mal gemalt habe. Ach so. Okay, vielen Dank. Tschüss. So, jetzt hier Schnelldurchlauf. Tangieren. Tangieren, ist doch super. Los, jetzt nur noch die Worte. Hallo? Ja, oh, na hallo, war kein Wort mit T. Hallo? Hallo? Ja, jetzt schnell, aber jetzt nur noch werben mit mehr T. Fleisch. Hallo? Ja, Toasten. Toasten, prima, hallo? Hallo, Trällern. Trällern, auch super, hallo? Tändeln, Techteln. Techteln? Ja, Tändeln und Techteln. Tändeln und Techteln, na, das klingt doch auch gut, hallo? Hallo, ich würde gerne was zum Thema sagen. Naja, sag schnell, nur das reicht, wenn du das Wort sagst. Träufeln, Trällern. Träufeln ist auch super. Träufeln ist auch super, hallo? Trudeln. Trudeln und Träufeln, hallo? Okay, oft tendiere ich dazu, zwischen tosenden Wellen zu tänzeln, um die Fluten zu toppen, doch komme ich dabei manchmal ins Trudeln und könnte daraufhin toben. Ja. Ciao. Hallo, jetzt aber schnell. Teilen. Teilen. Uiuiui, selbstlos. Na? Hallo? Hallo? Schnell einen Verb mit T, einen schönen. Ja, hörst du? Ja, tanken. Tingeln hätte oder? Ich noch. Tingeln. Tingeln ist auch super. Hallo, jetzt hier schnell noch. Tafeln. Tafeln. Tafeln heißt es doch. Hallo? Aber Tafeln ist auch super. Hallo? Ah, hallo? Hallo? Jetzt ist hier gleich Schluss. Hallo? Hallo, ja, transformieren. Transformieren hatten wir schon. Trällern haben wir noch nicht. Trällern hatten wir auch, hallo? Chilten, trempen, tosen, täuschen, trapsen. Hallo? Nachtigall, ich höre dir, genau. Tranchieren. Tranchieren ist endlich ein schönes Fremdwort, tranchieren. Chilpen. Tingeln. Tingeln war auch schon, ja? Taumeln war auch. Tändeln. Träufeln. Tändeln war auch. Tändeln und Tänzeln. Und transkribieren. Auch ein super Wort. Transkribieren und tranchieren. Hallo? Hallo. Jetzt ganz schnell. Tuckern. Tuckern. Jetzt hier noch? Tarnen. Na, hier noch. Was war das? Tarnen? Ich kann sie verstanden. Hallo? Traumatisieren. Traumatisieren, danke. Hallo? Dribbeln, tummeln, trotten. Trotzen? Trotten. Ja, aber trotzen ist doch auch schön. Na, okay, dann eben trotzen. Okay, vielen Dank. Jetzt schnell noch, bloß wir haben schnell ein Wort sagen. Triumphieren. Triumphieren. Noch ein Wort? Trampolinieren, also. Na ja, gut. Noch ein Wort? Tölpeln. Tölpeln. Weiter? Transponieren. Noch ein Wort? Hier noch ein Wort? Topfschlagen. Noch eins? Titulieren. Oh, nicht schlecht. Noch eins? Torpedieren. Oh, super, auch torpedieren ist auch schön, Weltkriegserfahrung, hallo? Ich werde dich trinken. Trinken? Na, das sollte er trinken werden. Hallo, schnell jetzt noch, schnell, jetzt noch fünf und dann ist Schluss. Tätscheln. Tätscheln hatten wir schon, weiter. Eins, zwei. Trüffelieren. Was? Trüffelieren. Was ist ein Trüffelieren? Na, irgendwelche Speisen mit Trüffeln verfeinern. Das klang ein bisschen ausgedacht. Jetzt schnell noch. Hallo? Therapieren. Was? Therapieren, ja. Hallo? Thomas grüßen. Hallo, hier schnell noch. Tilgen. So, Kinder, damit müssen wir jetzt Schluss machen, sonst nimmt die Sendung überhaupt kein Ende mehr. Ich danke euch für eure Anrufe. Da haben wir aber auch schöne Worte zusammengetragen. Irgendwie nächste Woche machen wir weiter. Ihr könnt euch ja schon mal einen schicken Buchstaben ausdenken. Und ob wir jetzt Verb, Substantiv oder Adjektiv nehmen wollen und welchen Buchstaben. Nächste Woche hören wir uns wieder. Ich sage... naja, wie so oft und so gerne, Tschüssikowski, nächsten Dienstag 22 Uhr, wieder schicker Sprechfunk, ansonsten Samstag Volksbühne 20 Uhr, Volksbühne Videoschnipselvortrag, 20 Uhr an der Volksbühne, tschüss. But now time runs away and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Boy war mir gewogen mit Mann. Von Liebe, die Mutter war von ihm. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter war von ihm. Es ist 1.04 Uhr. Night Flight. Mit der Niemeyerin am Mikrofon. Aktuell mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen, ob ich eventuell das neue Kante-Album zu Hause vergessen habe. Aber ich werde weiter suchen und anyway, es wird eine schöne Sendung. Bleibt dran bis 4 Uhr.